Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung. Deutsche Geschichte. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Angriff auf die Völker Europas. Rassenideologie, Judenverfolgung und Judenvernichtung. Wichtiger Bestandteil der nationalsozialistischen Weltanschauung war die Überzeugung, dass Menschen nicht gleichberechtigt sind, dass sie nicht den gleichen Wert haben. Die Deutschen, die sich als Arier empfinden sollten, als Angehörige einer besonders wertvollen Rasse, was aber niemand genau erklären konnte, so predigten die Nationalsozialisten, seien von Natur aus mit besonders guten Eigenschaften ausgestattet. Das gebe ihnen das Recht, über andere zu herrschen und die als minderwertig betrachteten Menschen anderer Rasse zu versklaven oder zu vernichten. Als besonders minderwertig galten Juden, aber auch Sinti und Roma, damals nannte man sie Zigeuner, und alle slawischen Völker, Russen, Ukrainer, Polen, Tschechen und die Afrikaner hielten die Nationalsozialisten für weniger wertvoll als die germanischen Völker. Aber auch Behinderte im eigenen Volk galten als unerwünscht. In den Schulen wurde ab 1933 gelehrt, sie seien Ballastexistenzen, unnütze Esser, und im Unterricht wurde berechnet, wie viele Häuser für Gesunde man bauen könnte, wenn man nicht geistig Behinderte, Missgebildete oder andere Kranke in Heimen pflegen müsste. Der Hass der Nationalsozialisten richtete sich auch gegen alle politisch Andersdenkenden. Das waren in erster Linie Kommunisten und Sozialdemokraten. Auch überzeugte Christen, Katholiken wie Protestanten, die sich nicht der nationalsozialistischen Lehre unterwerfen wollten, galten als Gegner, ebenso wie Menschen, deren sexuelle Orientierung von der geltenden Norm abwich oder die als gemeinschaftsfremde, asoziale auffällig waren. Die rassistische Weltanschauung wurde zuerst gegenüber den Juden in Taten umgesetzt. In Deutschland lebte etwa eine 500.000 Menschen, 0,5% der Gesamtbevölkerung, die sich zur jüdischen Religion bekannte. Im Übrigen unterschied sie nichts von anderen Deutschen. Zuerst wurden sie aus Wirtschaft und Gesellschaft, aus ihren Berufen verdrängt. So wurde Druck ausgeübt, damit sie Deutschland verließen. Die Maßnahmen der Diskriminierung erfolgten ohne nennenswerten Protest der deutschen Bürger, wurden, da formal legal, als neues Recht hingenommen. Im April 1938 mussten Juden ihre Vermögen deklarieren, ab Mai 1938 waren sie von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Im Juli gab es einen besonderen Ausweis für sie, im August erging die Verordnung zur Führung der zusätzlichen Zwangsnamen Sarah bzw. Israel. Zusätzliche Schikanen dachten sich Bürgermeister und Ortsgruppenleiter der NSDAP aus, wie die Schilder am Ortseingang Juden unerwünscht oder die Parkbänke mit der Aufschrift Nur für Arier oder das Verbot für Juden, städtische Badeanstalten zu benutzen. Dem vermeintlichen Recht durch Stärke folgend, hatten die Nationalsozialisten sogleich nach ihrem Machterhalt Instrumente der Unterdrückung und Verfolgung entwickelt. Geheime Staatspolizei, SA und SS waren die Herren des Terrors, die ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz Feinde verfolgten und in Konzentrationslagern, wie die überall errichteten Haftstätten genannt waren, misshandelten, demütigten, ermordeten. Die KZ waren zentral organisiert. Sie wurden ständig erweitert. Schließlich gab es in ganz Europa 23 Hauptlager mit mehr als 1000 Nebenlagern, in denen Menschen als Zwangsarbeiter ausgebeutet wurden, ehe sie zu Tode kamen. Im Zweiten Weltkrieg radikalisierte sich nicht nur die Verfolgung politischer Gegner und anderer Unerwünschter. Der Krankenmord in den Heil- und Pflegeanstalten unter dem Namen Euthanasie, griechisch schöner Tod, begann in aller Heimlichkeit und die Unterdrückung und Diskriminierung der Juden ging in Verfolgung über. Ab Herbst 1939 war das besetzte Polen das Experimentierfeld des Vernichtungskampfes gegen Juden. Im Herbst 1941 begann die Deportation der deutschen Juden. Die Ausrottung aller Juden Europas war damals schon beschlossen. Der Völkermord als Ziel der Rassenpolitik erreichte 1942 bis 1944 den Höhepunkt, als in den KZ Auschwitz und Majdanek und eigens errichteten Vernichtungslagern Chełmno, Belzec, Sobibór, Treblinka Juden aus ganz Europa mit Giftgas ermordet wurden. Mindestens 6 Millionen Opfer, forderte der deutsche Rassenwahn. Die Ideologie der Judenfeindschaft. Der Ursprung des religiösen Antijudaismus, Judenfeindschaft, liegt deutlich vor dem Nationalsozialismus. Das Christentum, das nach dem Zerfall des Römischen Reiches einen Aufstieg erlebte, bezeichnete die Juden als Gottes- bzw. Christusmörder. Weil sie die Heilsgewissheit der Christen nicht teilten, wurden sie seit dem 4. Jahrhundert als Ketzer ausgegrenzt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ihnen wurden immer wieder Berufsverbote erteilt und einschränkende und demütigende Sondergesetze auferlegt. Einige wurden der Zwangstaufe unterzogen. Im 19. Jahrhundert erhielt diese in Europa seit dem Mittelalter überall verbreitete, religiös begründete Judenfeindschaft eine neue Dimension. Mit dem sogenannten modernen Antisemitismus traten neue Argumentationsmuster auf. Die Abneigung gegen die Juden bezog sich nun nicht mehr auf deren Religion, sondern auf ihre Rasse. Die Vertreter dieser antisemitischen Haltung versuchten mit rassistischen und sozialdarwinistischen Argumenten ihre Ablehnung gegenüber den Juden als wissenschaftlich begründet darzustellen. Der verbreitete religiöse Antijudaismus und die Vorurteile gegenüber den Juden, die in der Neuzeit eine radikalere Form angenommen hatten, wurden von dem neuen rassistischen Feindbild des Juden jedoch nicht abgelöst, sondern sie existierten weiter. Oft bildeten sie die Grundlage für den modernen Antisemitismus. Der grundlegende Unterschied zum Antijudaismus war also die wissenschaftliche rassische Definition und damit vor allem die Schlussfolgerung, während der religiös begründete Antijudaismus eine Möglichkeit zur Eingliederung der Juden in die Gesellschaft zuließ, nämlich ihren Übertritt zum Christentum, ließ der rassisch begründete Antisemitismus keinen Ausweg. War es den Juden also zuvor möglich gewesen, den Anfeindungen durch die Taufe zu entgehen und sich in die normale Gesellschaft einzugliedern, waren sie nun als minderwertige, zu bekämpfende Rasse unwiderruflich zu Feinden abgestempelt. Das hatte zur Folge, dass die Lösung der Judenfrage nur noch durch Vertreibung oder Vernichtung erfolgen konnte. Seit den 1880er Jahren entstanden viele Schriften, in denen die Juden als Verursacher verschiedenen Übels angeprangert wurden und ihre Entrechtung, Diskriminierung und Ausweisung immer deutlicher gefordert wurden. Otto Glagau, ein drittklassiger Publizist, beispielsweise beschuldigte in der Wochenzeitschrift Die Gartenlaube die Juden als Verursacher der Wirtschaftskrise, des Gründerkrachs von 1873. Beschuldigungen wie diese sind nicht zuletzt dadurch haltlos, dass die Juden keine organisierte Gemeinschaft darstellten. Die Unterstellung, sie würden gemeinsam die Unterwanderung aller Länder betreiben, lässt völlig außer Acht, dass der Großteil der Juden seit Jahrzehnten als fest integrierter Bestandteil in allen europäischen Ländern lebte und das immer deutlich in der Minderzahl im Vergleich zur Restbevölkerung. Das Weltjudentum, die internationale Vereinigung der Juden, existierte nicht. Die erste Generation Antisemiten war im 19. Jahrhundert noch ohne Einfluss. Aber sie lieferte Hitler und seinen Anhängern das Programm, die Parolen und Argumente gegen die Juden. Ein Grund für den wachsenden Antisemitismus lag in der späten Gleichstellung, Emanzipation der jüdischen Minderheit, die in Deutschland erst 1870-71 verwirklicht wurde. In der Weimarer Republik verband sich die Judenfeindschaft dann mit der Ablehnung der neu gegründeten Republik. Dadurch gewann die Judenfeindschaft deutlich an politischer Kraft. Die Dolchstoßlegende und die Verleumdung, die Juden seien Novemberverbrecher, erklärten die Juden zu Sündenböcken für den verlorenen Weltkrieg und boten ein willkommenes Ventil für die herrschenden Aggressionen und Spannungen. Bemerkenswertes. Weltverschwörungstheorien zur Begründung von Hass und Ausgrenzung. Die Protokolle der Weisen von Zion sind das am weitesten verbreitete antisemitische Schriftstück. Angeblich habe in Prag mit Vertretern des internationalen Judentums eine geheime Konferenz stattgefunden, bei der ein Plan zur Erlangung der Weltherrschaft geschmiedet worden sei, dokumentiert in den Protokollen der Weisen von Zion. Obwohl in einem Prozess, der 1933 bis 1935 in Bern stattfand, eindeutig bewiesen werden konnte, dass das Schriftstück eine Fälschung war, wurde es zu einem zentralen Text der Antisemiten, den sie immer noch als Beweis anführen, dass die Juden die Weltherrschaft anstreben. Antisemitismus als Motor der Hitlerbewegung. Die NSDAP steigerte die Ablehnung gegen Juden durch starke Propaganda. Der übelste Vertreter der antisemitischen Gedanken und Forderungen war Julius Streicher, ab 1925 Gauleiter der NSDAP in Franken, der 1923 das Wochenblatt Der Stürmer gründete. Hitler benutzte einen vermeintlichen Antisemitismus der Vernunft, der sich auf angeblich wissenschaftliche Erkenntnisse stützte. Diese Ansicht setzte ein sozialdarwinistisches Weltbild voraus, das die Judenfrage zur Rassenfrage erklärte. Dabei stand dem Juden als Negativbild das Idealbild des Ariers gegenüber. Den Juden als Rasse wurde in dieser Propaganda Unreinlichkeit, Geiz, Niedertracht und viele schlechte Eigenschaften mehr vorgeworfen. Der Arier hingegen wurde als Inbegriff von Fleiß, Stärke, Mut und Ehrlichkeit dargestellt. Alle als negativ angesehenen Entwicklungen und Erscheinungen in der Welt wurden dem internationalen Judentum zugesprochen, so zum Beispiel Kapitalismus und Kommunismus. Die Hetze gegen die Juden gipfelte in den Fantasien über die jüdische Weltverschwörung. Neben dem Vorwurf, die Weltherrschaft erobern zu wollen, wurden die Juden als Schmarotzer und Parasiten dargestellt, die von anderen Völkern lebten, diese unterwanderten und durch Vermischung mit ihrem Blut schwächten. Damit rechtfertigten die Nationalsozialisten ein massives Vorgehen gegen die Juden, die es zu vertreiben und letztlich auszulöschen galt, ehe sie zur Bedrohung der höher stehenden arischen Rasse würden. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde der Antisemitismus zur Staatsdoktrin, was Deutschland von anderen Ländern unterschied, in denen es zwar Judenfeindschaft gab, diese jedoch nicht staatlich organisiert war. Die Juden waren fortan eine unerwünschte Minderheit. Menschen, die bisher friedlich in Deutschland gelebt und gearbeitet hatten und sich mehr als Deutsche denn als Juden gefühlt hatten, wurden nun ausgegrenzt und angefeindet. Ab März 1933 erfolgten verschiedene Übergriffe gegen Juden. Am 1. April 1933 rief die NSDAP zum Boykott auf. Vor Läden, die Juden gehörten, standen SA-Männer, um Kunden am Betreten des Geschäfts zu hindern. Vor den Kanzleien jüdischer Rechtsanwälte wurde demonstriert. Es kam zu Handgreiflichkeiten und Pöbeleien. Die Aktion musste abgebrochen werden, da das Ausland und auch viele deutsche Nichtjuden ihre Ablehnung gegenüber den Übergriffen deutlich machten. Doch die Nationalsozialisten änderten ihre Politik gegen Juden nicht, was viele Menschen dazu brachte, ins Exil zu gehen. Die erste staatliche Maßnahme gegen die Juden, das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, zwang ab April 1933 Juden, den öffentlichen Dienst zu verlassen. Es folgten viele Berufsverbote, wie zum Beispiel das für jüdische Rechtsanwälte und Notare. Der Deutsche Automobilclub und andere Vereine nahmen keine Juden mehr auf. Jüdische Journalisten und Schauspieler wurden aus ihren Berufen gedrängt. Im Herbst 1935 wurde die Ausgrenzung durch die Nürnberger Gesetze umfassend legalisiert. Diese Gesetze machten die Juden zu Menschen ohne staatsbürgerliche Rechte und waren so ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Holocaust. 1938 mussten jüdische Geschäfte gekennzeichnet werden. Juden erhielten einen speziellen Personalausweis und mussten die Zwangsvornamen Sarah bzw. Israel tragen, und in ihre Reisepässe wurde ein rotes J gestempelt. Die Liste von Verboten für Juden war fast endlos. Unter anderem war ihnen verboten, Sitzplätze im Bus, Bänke in öffentlichen Anlagen und Schwimmbäder zu benutzen. An vielen Lokalen, Geschäften oder Ortsschildern war zu lesen: Juden unerwünscht. Bemerkenswertes: Der Verlust der geistigen Elite. Die Auswanderung von jüdischen und nichtjüdischen Schriftstellern, Wissenschaftlern und anderen Intellektuellen bedeutete einen großen Verlust für Deutschland, der auf Jahrzehnte nicht wiedergutzumachen war. Einige Künstler, die ins Exil geflohen waren, konnten die Verzweiflung nicht überwinden. Die Schriftsteller Kurt Tucholsky und Stefan Zweig begingen im Exil Selbstmord. Andere gaben ihre schriftstellerischen Aktivitäten auf und zogen sich in die Passivität zurück. Nürnberger Gesetze. Am 15. September 1935 wurden auf dem Reichsparteitag der Freiheit der NSDAP in Nürnberg die Nürnberger Gesetze verkündet, durch die den Juden die staatsbürgerlichen Rechte als Deutsche aberkannt wurden. Für diesen von Hitler geplanten Höhepunkt des Parteitags wurden in aller Eile die Entwürfe des Gesetzes zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, auch Blutschutzgesetz, und des Reichsbürgergesetzes erstellt und als Nürnberger Gesetze bekannt gegeben. Das Blutschutzgesetz verbot bei hohen Zuchthaus- und Gefängnisstrafen die Eheschließung sowie den außerehelichen sexuellen Kontakt zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes. Dabei wurden nur Männer für das neu im Strafgesetzbuch verankerte Verbrechen der Rassenschande, die Missachtung des Gesetzes, bestraft. Juden war es mit Inkrafttreten der Gesetze verboten, Hausmädchen arischer Herkunft unter 45 Jahren zu beschäftigen. Das Reichsbürgergesetz erkannte nur den Ariern den Status von Reichsbürgern mit politischen Rechten zu. Den Juden und anderen Nicht-Ariern, wie Sinti und Roma, die man damals Zigeuner nannte, hingegen nur einfache Staatsangehörigkeit. Dies bedeutete, dass Juden nicht länger gleichberechtigte Menschen waren, sondern fortan als politisch Rechtlose in Deutschland lebten. Juden hatten kein Stimmrecht mehr in politischen Fragen. Auch durften sie keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden. Alle jüdischen Beamten, die zu diesem Zeitpunkt noch im Dienst waren, wurden mit dem 31. Dezember 1935 in den Ruhestand versetzt. Das Gesetz regelte, wer als Jude galt. Wer von 3 oder 4 jüdischen Großelternteilen abstammte, war ein Volljude. Wer 2 jüdische Großelternteile oder 1 jüdisches Elternteil hatte, galt als Mischling ersten Grades. 1 jüdisches Großelternteil machte einen Menschen zu einem Mischling zweiten Grades. Es folgten später eine Reihe komplizierter Unterscheidungen, wer Mischling, jüdisch versippt oder in privilegierter Ehe lebend war. Mit diesen beiden Gesetzen war die erst 1871 errungene Gleichstellung der Juden in Deutschland rückgängig gemacht. Durch die Nürnberger Gesetze wurde eine rechtlich umfassende Grundlage zur Benachteiligung hergestellt und den Juden die Möglichkeit des politischen Einspruches genommen. Die Rassenideologie der Nationalsozialisten erhielt mit diesen Gesetzen eine juristische Verankerung. Die Grundlage für die nationalsozialistische Vernichtungspolitik war geschaffen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen war, dass es soweit kommen sollte. Nach den Gewaltausbrüchen und willkürlichen Diskriminierungen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sahen viele Juden die Nürnberger Gesetze als Absicherung eines minimalen Standards, der ihnen immerhin noch eine, wenn auch eingeschränkte, Existenz ermöglichte. Die massiven Folgen, die diese Gesetze noch nach sich ziehen würden, ahnte kaum jemand voraus. Bemerkenswertes: Marschkolonnen und Lichtermeer – die Inszenierung der Macht. Unter Reichskanzler Hitler fanden bald keine Sitzungen des Kabinetts mehr statt. Auch der Reichstag trat, außer bei zeremoniellen Anlässen, nicht mehr zusammen. Der Führer regierte allein. An die Stelle regulärer Regierungsarbeit traten Spektakel und Schau. Besonders die jährlichen Reichsparteitage der NSDAP dienten der Inszenierung der Macht. Von 1933 bis 1938 marschierten unter anderem SA, SS und Hitlerjugend in riesigen Kolonnen auf das Reichsparteitagsgelände, das Hitlers Architekt Albert Speer in Nürnberg errichten ließ. Höhepunkt war jedes Mal eine Rede Hitlers. Nachts sorgten Flakscheinwerfer auf dem Gelände für ein riesiges Lichtspektakel. Mit dem Überfall auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges endete die Geschichte der Reichsparteitage. Ironischerweise lautete das Motto 1939 Reichsparteitag des Friedens. Er fand jedoch nicht mehr statt. Diskriminierung und Judenverfolgung. Die Ausgrenzung der Juden durch Gesetzes- und Verwaltungsmaßnahmen seit 1933 schlug am 9. November 1938 in rohe Gewalt um. Der 17-jährige Jude Herschel Grünspan verübte in Paris ein Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath, um gegen die brutale Ausweisung seiner Familie aus Deutschland zu protestieren. Josef Goebbels, der Propagandachef der NSDAP, nutzte diesen Vorfall. Den in München versammelten führenden Nationalsozialisten und Funktionären der NSDAP predigte er Rache. Daraufhin wurden die Massen zur Gewalt gegen Juden aufgehetzt. SA-Männer in Zivil tauchten in der Nacht vor jüdischen Einrichtungen und Läden auf und randalierten. Die Ausschreitungen erfassten ganz Deutschland. Auch Unbeteiligte ließen ihre Zerstörungs- und Mordlust an Juden aus. Synagogen brannten, Geschäfte wurden geplündert, Juden misshandelt. Etwa 30.000 jüdische Männer wurden im Anschluss in Konzentrationslager deportiert, um Juden zur Auswanderung zu bewegen. Wenn ihre Angehörigen Einreisegenehmigungen in Aufnahmeländer vorweisen konnten, wurden die Gefangenen freigelassen. Zu dieser Zeit war den Nationalsozialisten noch daran gelegen, möglichst viele Juden aus Deutschland zu vertreiben. Davor wurden sie jedoch ausgeplündert, ihr Vermögen beschlagnahmt. Die Ereignisse des 9. November werden mit dem russischen Wort Pogrom, Zerstörung, bezeichnet. Der Volksmund fand, vielleicht wegen der vielen Glasscherben, die nach den Ausschreitungen die Straßen bedeckten, den Ausdruck Reichskristallnacht. Am 12. November, drei Tage später, fand in Berlin eine Konferenz statt, bei der unter dem Vorsitz von Hermann Göring beschlossen wurde, dass die Juden gemeinsam eine Sühneleistung von 1 Milliarde Reichsmark als Sondersteuer zahlen mussten. Auch wurden sie verpflichtet, alle Spuren des Pogroms auf ihre Kosten zu beseitigen. Alle Versicherungsleistungen, mit denen sie normalerweise entschädigt worden wären, wurden zugunsten des Deutschen Reiches beschlagnahmt. Beschlossen wurde auch, dass bis Ende des Jahres 1938 alle jüdischen Geschäfte in nicht-jüdische Hände übergeleitet, arisiert werden mussten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch weniger als die Hälfte der jüdischen Betriebe in Händen ihrer Besitzer. Die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben enteignete bis Ende 1938 auch den Rest. Durch Verbote der jüdischen Presse und jüdischer Organisationen existierte ab November 1938 praktisch kein öffentliches jüdisches Leben mehr. Mit dem Überfall auf Polen im September 1939 verschärfte sich die Judenverfolgung drastisch. Um die kriegsdienstleistenden Männer zu ersetzen, wurden Juden zu Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie herangezogen. Im Generalgouvernement begann die Ghettoisierung der polnischen Juden. Sie standen unter Verwaltung eines von deutschen Behörden eingesetzten Judenrats. Die Ghettobewohner wurden zu Zwangsarbeit eingesetzt. Ab November 1939 mussten die Juden in Polen eine Armbinde und später den gelben Judenstern tragen. Auch in Deutschland verschärfte sich die Lage. Juden durften ihre Wohnungen bei Dunkelheit nicht mehr verlassen, nur in bestimmten Läden einkaufen und keine Haustiere mehr halten. Ab 17. September 1941 mussten sie einen auf Stoff gedruckten Judenstern auf der Kleidung tragen. Etwa die Hälfte der deutschen Juden konnte auswandern. Der Rest wurde ab Herbst 1941 fast ausschließlich in die besetzten Gebiete im Osten deportiert. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt. In Ghettos und Konzentrationslagern wurden sie zur Zwangsarbeit eingesetzt und schließlich planmäßig ermordet. Bemerkenswertes: Der Madagaskar-Plan. Im Sommer 1940, nach dem Sieg über Frankreich, griff Franz Rademacher, Judenreferent im Auswärtigen Amt, die Idee der Umsiedlung der Juden nach Madagaskar, die seit 1880 in einigen europäischen Ländern existierte, mit dem Madagaskar-Plan auf. Der Plan sah die Umsiedlung der Juden auf die südostafrikanische Insel Madagaskar, zum französischen Kolonialreich gehörend, vor. Dort sollten sie in einem großen, von der SS bewachten Ghetto leben und die Insel urbar machen. 1941 wurde der Plan endgültig verworfen und stattdessen die Endlösung, die Vernichtung der Juden, vorangetrieben. Deportation und das Leben im Konzentrationslager. Ab Herbst 1941 wurden die Juden aus Deutschland vertrieben. Durch Plakate und Vorladungen wurden sie zu Umsiedlungen, in Wirklichkeit Deportationen, aufgerufen. Die Juden wurden aufgefordert, sich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Platz, meist nahe dem Bahnhof, einzufinden. Über den Zweck des Transportes wurden sie getäuscht. Im Osten würden sie angesiedelt, hieß es in den amtlichen Bescheiden, die in Würzburg und Hannover, in Erfurt oder in Rostock und andernorts in Deutschland bei jüdischen Familien eintrafen. Sie sollten Werkzeuge mitbringen, um im neuen Siedlungsgebiet etwas aufbauen zu können. Die Wohnungen waren ordentlich zu hinterlassen, eine Liste der zurückgelassenen Gegenstände musste zusammengestellt und abgegeben werden. Am Sammelplatz angekommen, mussten die Juden ihre Gepäckstücke, persönlichen Gegenstände und Ausweise abgeben. In Eisenbahntransporten wurden sie auf engstem Raum zusammengedrängt. Ziel waren zunächst Ghettos, die auf besetztem polnischem oder sowjetischem Gebiet errichtet wurden, zum Beispiel in Lodz, Litzmannstadt in Polen und Theresienstadt im heutigen Tschechien. Sie waren die erste Station vor den Konzentrations- oder Vernichtungslagern. Die Menschen behielten nur ihre eigene Kleidung und das Notwendigste zum Leben, ihr sorgfältig vorbereitetes Gepäck wurde beschlagnahmt. Es herrschte qualvolle Enge. Familien, die sich oft gar nicht kannten, lebten auf engstem Raum zusammen. Die Versorgung war schlecht und die mangelnde Hygiene führte zu Krankheiten und Seuchen. In den meisten Ghettos wurden die Juden zur Arbeit eingesetzt. Dies führte dazu, dass sie in dem Glauben lebten, gebraucht zu werden, dass wenigstens ihr Leben geschützt sei. Sie täuschten sich entsetzlich. Juden, die in das Ghetto Riga in Lettland deportiert worden waren, wurden in Massenerschießungen ermordet. Andere wurden aus den Ghettos in Konzentrationslager verschickt. Die Deportationen waren perfekt organisiert, die Züge fuhren in dichter Folge. Ab Herbst 1941 waren die Vernichtungslager Auschwitz, Majdanek, Bełżec, Sobibór und Treblinka in Polen die Ziele. Die Deutsche Reichsbahn konnte der Nachfrage an Zügen nicht gerecht werden. Zwischen Reichssicherheitshauptamt und Wehrmacht kam es häufig zu Unstimmigkeiten wegen des Transportraums. Die Deportationen erfolgten in Viehwaggons, in die die Juden, Männer, Frauen und Kinder, zu Hunderten gedrängt waren und die von außen verriegelt wurden. Die Häftlinge waren ohne Wasser und Nahrung, der Hitze im Sommer und der Kälte im Winter ausgesetzt. Oft waren sie tagelang ohne Rast unterwegs. Ihre Notdurft konnten sie nur in Eimer verrichten, die sie aus den vergitterten Fenstern leerten, wobei ein Teil des Inhalts im Waggon landete. In der Enge der Waggons starben viele der Deportierten, noch ehe sie ihren Bestimmungsort erreichten. In den Konzentrationslagern erwarteten die Menschen grausamste Lebensumstände. Sie erhielten Häftlingskleidung, ihre Haare wurden abrasiert und ihre Namen durch Nummern ersetzt. Sie schliefen in riesigen Baracken, eng aneinander gedrängt auf nackten Holzpritschen in drei Reihen übereinander. Die Lebensbedingungen im Konzentrationslager waren, ebenso wie im Ghetto, extrem entwürdigend, weil es keine Privatsphäre gab, das Leben der Menschen nichts zählte und unter keinerlei Schutz stand. Sie waren der Brutalität der häufig sadistischen Wächter hilflos ausgesetzt, ständig in Gefahr, misshandelt oder getötet zu werden. Ihre Arbeitskraft wurde so weit wie nur möglich ausgenutzt. Die Ernährung und die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. Unzählige Menschen starben an Hunger, Misshandlung und Seuchen oder wurden auch schlicht aus Launen heraus von Wächtern getötet. Bemerkenswertes: Die Lagersuppe. Die Mahlzeiten im Konzentrationslager bestanden meist aus einer dünnen Wassersuppe mit verfaulten Kartoffeln und Gemüseabfällen. Jeder Häftling konnte sich mit einer Schüssel anstellen. Daher war es überlebenswichtig, eine Schüssel oder ein anderes Gefäß zu besitzen. Oft teilten sich mehrere Personen eine größere Schüssel. Das System der Konzentrationslager. Das nationalsozialistische Regime errichtete ein Terrorsystem mit einer Vielzahl von Konzentrationslagern, die sich über ganz Europa verteilten und in denen politische Gegner, Geistliche, Widerstandskämpfer, Homosexuelle und andere unerwünschte Personen unter Verletzung elementarer Menschenrechte festgehalten, gequält und ermordet wurden. Nach dem Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 wurde die sogenannte Reichstagsbrandverordnung erlassen, die den zivilen Ausnahmezustand begründete und den Nationalsozialisten eine Inhaftierung politischer Gegner ermöglichte, ohne dass Gesetze beachtet werden mussten. Insgesamt entstanden 1933, meist unter Leitung der SA, im Deutschen Reich rund 80 frühe Konzentrationslager, in denen ca. 26.000 Menschen inhaftiert waren. Bis auf das Lager Dachau, das im März 1933 errichtet wurde, wurden sie ab 1934 wieder aufgelöst. Dachau wurde zum Prototyp des Konzentrationslagersystems, das ab Juli 1934 unter alleiniger Regie der SS stand. Heinrich Himmler war maßgeblich an der Errichtung des Konzentrationslagersystems beteiligt. Als Reichsführer SS war er für die SS-Wachmannschaften und Kommandanten, als Chef der deutschen Polizei, für die Verhaftung und Einweisung von Gefangenen zuständig. Der erste Kommandant von Dachau, Theodor Eicke, wurde zum Inspekteur aller Konzentrationslager. Die von ihm eingeführte Lagerordnung wurde von allen späteren Konzentrationslagern übernommen. Mit dem Bau des Konzentrationslagers Sachsenhausen bei Berlin entstand 1936 eine neue Form des Konzentrationslagers. Es handelte sich um ein gut abgeschirmtes Lager, das Schutzhaftlager, Lagerwerkstätten, Kommandantur und SS-Kasernen umschloss und das jederzeit erweiterbar war. Nach Kriegsbeginn wurde das Konzentrationslagersystem vergrößert. Denn jetzt gab es auch wirtschaftliche Hintergedanken, die Ausbeutung der Arbeitskraft von Häftlingen. Bis 1942 errichtete die Inspektion der Konzentrationslager 6 weitere große KZ mit vielen Außenlagern. Insgesamt existierten auf deutschem und von Deutschland besetztem Gebiet 23 Konzentrationslager mit über 1000 Außenlagern. Vor allem die Zahl der Konzentrationslager, in denen Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie tätig waren, stieg in den Kriegsjahren drastisch an. 1944-45 waren ca. 700.000 Menschen KZ-Häftlinge. Neben den reinen Konzentrationslagern gab es noch viele andere Zwangslager, wie Arbeitserziehungslager, Sonderlager, Gestapo-Haftlager, Ghettos und andere Haftstätten, die zwar formal nicht zu den KZ gehörten, in denen aber ähnlich katastrophale Zustände für die Häftlinge herrschten. Zu den Häftlingen gehörten neben den politischen Gefangenen auch Juden, Sinti und Roma, Zigeuner, Homosexuelle, Geistliche, sogenannte Asoziale und andere Unerwünschte. Die Bewachung der KZ erfolgte durch SS-Totenkopfverbände. Die harte körperliche Arbeit, die die Häftlinge verrichten mussten, die unzureichende Ernährung, die schlechte Bekleidung, die Misshandlungen und die katastrophalen hygienischen Zustände forderten viele Opfer unter den Inhaftierten. Insgesamt starben ca. 450.000 Menschen in Konzentrationslagern. Die Ausbeutung der Arbeitskraft der Häftlinge fand zunächst in SS-eigenen Betrieben statt, die den KZ angegliedert waren. Ab 1940-41 wurden die Häftlinge als Sklaven auch an Industriebetriebe vermietet. Die Konzentrationslager bildeten das Kernstück des Terrorsystems, mit dem die Nationalsozialisten ihre Gegner verfolgten und unterdrückten. Bemerkenswertes: Zynische Symbolik im KZ. Die Nationalsozialisten ließen am Eingang vieler Konzentrationslager den Schriftzug »Arbeit macht frei« anbringen. In einem Konzentrationslager war das Zitat Himmlers: »Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Ehrlichkeit, Sauberkeit, Nüchternheit, Fleiß, Ordnung, Opfersinn, Wahrhaftigkeit, Liebe zum Vaterland«, auf dem Dach eines Gebäudes so angebracht, dass die Häftlinge es vor Augen hatten, während sie Appell standen. In den Baracken standen Sprüche wie »Reinlichkeit schützt vor Ungeziefer«, was in Anbetracht dessen, dass die Häftlinge keine Möglichkeiten zur Reinlichkeit hatten, besonders grausam war. Zwangsarbeit. Unter den Nationalsozialisten wurden ab 1939 Fremdarbeiter, ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene, Konzentrationslagerhäftlinge und Juden aus dem gesamten besetzten Europa zur Zwangsarbeit, beschönigend Reichsarbeit oder Arbeitseinsatz genannt, herangezogen. Bis 1944 war ein dichtes Netz mit ca. 30.000 Lagern und über 8 Millionen Zwangsarbeitern entstanden, das sich über das gesamte Gebiet des Deutschen Reiches zog. Während die Arbeit anfangs größtenteils landwirtschaftlicher Natur war, wurden die Häftlinge mit Andauer und Ausweitung des Krieges zunehmend in der Rüstungsindustrie und in kriegswichtigen Betrieben eingesetzt. Die Zwangsarbeit bildete von Anfang an auch einen festen Bestandteil des Terrors im System der Konzentrationslager. Als Straf- und Erziehungsmaßnahme mussten die Insassen schwere Arbeiten verrichten. Als schlimmste Arbeitsstätte galten die SS-eigenen Betriebe mit Ziegeleien und Steinbrüchen. Die Häftlinge mussten in ihrer dürftigen Häftlingsbekleidung bei Schnee, Regen und sommerlicher Hitze Felsbrocken herausbrechen und Steine schleppen. Sie hatten weder gutes Werkzeug noch eine Möglichkeit, nach der Arbeit den Staub und Dreck von sich abzuwaschen. Viele litten an Entzündungen, zerschundenen Händen und eiternden Wunden. Durch die extrem schwere körperliche Arbeit und die mangelnde Versorgung war die Todesrate hier besonders hoch. Kurz nach Kriegsbeginn wurden 300.000 polnische Kriegsgefangene und 1,7 Millionen polnische Zivilisten im Generalgouvernement zur Arbeit gezwungen. Im Verlaufe des Krieges wurde auch ca. 1 Million französischer Kriegsgefangener eingesetzt. Von der großen Zahl der sowjetischen Kriegsgefangenen im Sommer 1941 wurde nur ein kleiner Teil zur Zwangsarbeit herangezogen, während der Großteil der Soldaten ermordet wurde. Ab März 1942 war der Gauleiter von Thüringen, Fritz Sauckel, Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz. In den folgenden 2,5 Jahren ließ er ca. 2,5 Millionen sowjetischer Zivilisten, davon über 50% Frauen unter 20 Jahren, zur Zwangsarbeit ins Reich deportieren. Ab Ende 1942 konnten kriegswichtige Betriebe bei der SS Arbeiter billig mieten. Hierfür wurden zum Teil Außenlager in oder nahe den Fabriken eingerichtet. Ende 1944 beschäftigte die Organisation TOT ca. 500.000 Zwangsarbeiter in vorwiegend unterirdischen Bauprojekten. Die Lebensbedingungen dort waren so katastrophal, dass die Überlebensdauer meist nur bei wenigen Monaten lag. Die Juden, die auch in der Häftlingsgesellschaft der Konzentrationslager auf der untersten Stufe standen, wurden bereits seit 1938 in geschlossenen Kolonnen zur Zwangsarbeit herangezogen. Nach Kriegsbeginn wurden sie in Arbeitslager im Generalgouvernement verschleppt. Die Bedingungen waren auch in diesen Lagern sehr schlecht. Mangelnde Hygiene, großer Hunger und schwere körperliche Arbeit unter massiven Misshandlungen führten dazu, dass die Todesrate unter den Häftlingen extrem hoch war. In den großen jüdischen Ghettos, die von 1940-41 bis 1943-44 auf polnischem Territorium existierten, leisteten Juden aus dem gesamten besetzten Europa Zwangsarbeit für deutsche Firmen und die Wehrmacht. Im Warschauer Ghetto beispielsweise fertigten Juden Winterbekleidung für die Wehrmacht an. Die Entlohnung für die meist 12 bis 14 Stunden dauernde Arbeit waren ein Teller dünne Suppe und ein Stück Brot. Ende 1940 leisteten in Polen rund 700.000 Juden Zwangsarbeit. Knappe 3 Jahre später, im Sommer 1943, waren es nur noch 100.000. Seit Ende 1941 wurden die Ghettos und Arbeitslager aufgelöst und die jüdischen Zwangsarbeiter wurden in Vernichtungslager deportiert und ermordet. 1944-45 wurden Juden aus Ungarn wieder ins Deutsche Reich gebracht, da dort großer Arbeitskräftemangel herrschte. Bemerkenswertes: Flugzeugbau unter der Erde. Bei Landsberg errichtete die Organisation TOT einige riesige Bunkeranlagen. In diese sollte nach Fertigstellung die Luftfahrtindustrie verlegt werden. Auf diese Weise wollte man die Rüstungsmaschinerie vor Luftangriffen schützen. Die Bunker haben Ausmaße von ca. 83 Metern Breite und 28,4 Metern Tiefe. Bis zum Jahr 2000 wurden sie teilweise von der Bundeswehr genutzt. Judenpolitik und Wannsee-Konferenz. Die konkrete Planung der systematischen Vernichtung der Juden begann mit dem Auftrag Hermann Görings im März 1941 an Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes, einen umfassenden Plan zur Gesamtlösung der Judenfrage zu entwerfen. Zum Auftrag gehörten die organisatorischen, materiellen und sachlichen Vorbereitungen für die Endlösung. Zu diesem Zeitpunkt hatten die 4 Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, SIPO, und des Sicherheitsdienstes, SD, den Massenmord auf dem Gebiet der Sowjetunion bereits begonnen. Er erfolgte jedoch noch nicht im Stil der bis ins Detail geplanten systematischen Ausrottung der europäischen Juden in den nächsten 1,5 Jahren, sondern in Hunderten von Einzelaktionen und Massenerschießungen. Auch die Vernichtung durch Arbeit hatte bereits begonnen. Besondere Bedeutung bei der Endlösung kam dem Distrikt Lublin und dessen SS- und Polizeiführer Odilo Globotznik zu. Von Anfang an schlug Globotznik, der sich durch extreme Radikalität und Aktivität auszeichnete, seinen eigenen Kurs ein. Er räumte dem SS- und Polizeiapparat durch ein von den anderen Distrikten abweichendes Schema und die Errichtung eines eigenen Judenreferats 1939 große Entscheidungsgewalt ein. Globotznik betrieb verschiedene Zwangsarbeitsprojekte, bei denen extrem viele Häftlinge unter der grausamen Behandlung starben. Hans Frank, Generalgouverneur im besetzten Polen, der bis zum Frühjahr 1941 davon ausgegangen war, dass das Generalgouvernement weiterhin Auffangbecken für rassisch Unerwünschte bleiben würde, wurde von Hitler spätestens Mitte 1941 in die neuesten Judenpläne eingeweiht. Daraufhin erließ Frank am 17. Juli 1941 das Verbot der Ghetto-Neubildung, das deutlich machte, dass eine erhebliche Verschärfung der Judenpolitik bevorstand. Im Oktober 1941 begann die Planung für ein Vernichtungslager und Euthanasiepersonal, das sich mit Tötungstechniken bestens auskannte, wurde nach Lublin versetzt. Zeitgleich wurden an verschiedenen Stellen Experimente für eine effektive, kostengünstige Massenvernichtungstechnik vorgenommen. Anfang November begann im Südosten des Generalgouvernements, in der Nähe des Dorfes Beuschetz an der Bahnlinie Lublin-Lemberg, der Bau des Vernichtungslagers Beuschetz. Ende November traf dort Personal ein, das erste Versuche zur Tötung von Menschen durch Gas durchführte. Zum 20. Januar 1942 lud Heydrich die Vertreter wichtiger Reichsbehörden und Instanzen zur Wannsee-Konferenz ein. Deren Ziel war es, alle Beteiligten über die Entscheidung zur Endlösung zu informieren, sie zu koordinieren und die Struktur des systematischen Massenmordes an den Juden festzulegen, denn er bedurfte der Mithilfe von Ministerien und Zivilverwaltungsstellen. Gleich zu Beginn der Konferenz machte Heydrich nochmals deutlich, was er schon im Vorfeld betont hatte. Die Kompetenz zur Endlösung liege ausschließlich beim Reichsführer SS Heinrich Himmler. Damit sollte den Anwesenden klargemacht werden, wer die Entscheidungsbefugnisse hatte. Es ging um die Parallelisierung der Linienführung, wie es im Protokoll heißt, um die Festlegung von Grundlinien, nicht um organisatorische und technische Detailfragen. Die Anwesenden ließen Zustimmung zu dieser Politik erkennen und waren eifrig bemüht, sie voranzutreiben und umzusetzen. Ab Jahresbeginn 1942 liefen damit auf breiter Ebene massive Vorbereitungen zur Massenvernichtung im Generalgouvernement an. Zu dieser Zeit vollzog sich der Wechsel vom Massenmord durch Pogrome, Massaker, Erschießungen, Vernichtung durch Arbeit und unkoordinierte Einzelaktionen zu einer bis ins Detail geplanten, ausgeklügelten Vernichtung der Juden im gesamten deutschen Machtbereich. Bemerkenswertes: Der Code für den Massenmord. Wie generell im Nationalsozialismus, so wurde auch auf der Wannsee-Konferenz in verschlüsselter Sprache die wirkliche Absicht, Mord, getarnt. Unter entsprechender Leitung soll nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesen zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Systematische Vernichtung. Neben Massenerschießungen und Vernichtung durch Arbeit im Konzentrationslager waren vor allem die Vernichtungslager, die ab 1941 errichtet wurden, Orte des Judenmords. Alle Vernichtungslager standen unter Regie der SS. 4 der 6 Vernichtungslager befanden sich auf dem Gebiet des Generalgouvernements im besetzten Polen. Das Vernichtungslager Chełmno-Kulmhof wurde im Herbst 1941 etwa 130 Kilometer östlich von Posen errichtet. Gemordet wurde dort in Gaswagen, LKW, deren Abgase ins Innere von eigens angefertigten Aufbauten geleitet wurde, in die jeweils 60 bis 80 Personen eingesperrt wurden. Bis zum Januar 1945 wurden so ca. 152.000 Menschen ermordet. Auschwitz-Birkenau, das größte Vernichtungslager, entstand Ende 1941, 3 Kilometer vom Stammlager des KZ Auschwitz entfernt. Dort wurden Juden mit dem Gas Zyklon B ermordet. Die Gesamtzahl der in Auschwitz Ermordeten beläuft sich auf 1,2 Millionen. Die 3 Vernichtungslager der Aktion Reinhard, in denen zwischen März 1942 und Oktober 1943 rund 1,75 Millionen Juden ermordet wurden, bildeten den Höhepunkt des Massenmords. Beuschetz, Sabibur und Treblinka lagen an abgelegenen, aber eisenbahntechnisch gut angebundenen Orten. Beuschetz wurde im März 1942 errichtet, insgesamt wurden dort 600.000 Juden ermordet. In Sobibur, das im Mai 1942 fertiggestellt wurde, starben ca. 250.000 Juden. Im Juli 1942 wurde Treblinka fertiggestellt. Ca. 900.000 Juden wurden dort bis August 1943 durch Abgase aus Panzermotoren getötet. Im Gegensatz zum Konzentrationslager waren die Vernichtungslager keine Arbeitslager. Die Deportierten wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet. Die Vernichtungslager benötigten nur wenig Platz, denn eine Unterbringung der Häftlinge war überflüssig. Im Herbst 1942 kam es im Generalgouvernement zu einer Massenflucht der noch nicht deportierten Juden in die umliegenden Wälder. Sie wurden in groß angelegten Razzien von SS- und Polizeieinheiten sowie der Sicherheitspolizei und der örtlichen Gendarmerie verfolgt und erschossen. Die Zahl der Opfer wird auf mindestens 11 bis 12.000 geschätzt. Als sich im Herbst 1942 abzeichnete, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnen würde, wurde aus Berlin angeordnet, die Spuren des Judenmords so weit wie möglich zu verwischen. Die Massengräber in den Vernichtungslagern wurden geöffnet und die Leichen verbrannt. Wegen der Transportsperre für alle nicht-militärischen Zwecke um die Jahreswende 42-43 endeten die Deportationen in die Vernichtungslager weitgehend. Der Massenmord ging dennoch in Form kleinerer Einzelaktionen weiter. Bis zum Frühjahr 1943 gab es auch noch vereinzelte Transporte nach Sobibór, Treblinka und Majdanek. Die Massenerschießungen fanden weiterhin statt. Im Februar 1943 begann der Abriss der Zwangsarbeitslager und Ghettos und die Ermordung der Insassen. Dies war bis Juni größtenteils abgeschlossen. Das Vernichtungslager Beuschütz wurde schon im Frühjahr 1943 aufgelöst. Im August 1943 folgte die Auflösung des Lagers Treblinka und im Oktober die Sobiburs. Die Aktion Erntefest, bei der 42.000 bis 43.000 Juden, die noch in Zwangsarbeitslagern lebten, umgebracht wurden, folgte unmittelbar Anfang November. Der Gewinn, den die deutsche Staatskasse aus dem Vermögen der Ermordeten bezog, belief sich auf ca. 180 Millionen Reichsmark. Ihnen wurde alles genommen. Sogar ihr Zahngold wurde nach ihrem Tod entfernt. Nicht bekannt ist der Wert der Immobilien, die den Juden vor ihrer Deportation geraubt worden waren. Insgesamt starben in den 12 Jahren der nationalsozialistischen Diktatur etwa 6 Millionen Juden, Männer, Frauen und Kinder, viele davon in den Vernichtungslagern. Diese Lager, die zum Teil noch heute als Mahnmale stehen, sind Symbol für die entsetzliche Unmenschlichkeit und Grausamkeit des Hitlerregimes. Bemerkenswertes: Der Kommandant von Auschwitz, ein Tierfreund. Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz, war ein großer Naturfreund. Im Sommer 1944, auf dem Höhepunkt des Massenmordes in Auschwitz, ordnete er an, dass alle SS-Angehörigen für die größte Schonung der Natur einzustehen hätten. Sein größtes Hobby war das Reiten. Er sagte selbst: »Ich setzte mich dann aufs Pferd und tobte so die schaurigen Bilder weg. Oder ich ging oft des Nachts durch die Pferdeställe und fand bei meinen Lieblingen Beruhigung.« Die SS, das Instrument des Massenmordes. Die SS stellte das mächtigste Instrument der NS-Führung dar. Himmler hatte 1936 sein Ziel erreicht, die Polizei von der zivilen Verwaltung zu lösen und in ein mit der SS vermischtes Staatsschutzkorps umzuwandeln. Er führte nun den Titel Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei. SS und Polizei waren so eng miteinander verflochten, dass ihre Funktionen nicht mehr zu unterscheiden waren. 1938 ernannte Himmler die Führer der SS-Oberabschnitte zu SS- und Polizeiführern. Deren anfangs geringe Befugnisse wuchsen mit Beginn des Krieges rasch an. Die Sicherheitspolizei, das waren die Geheime Staatspolizei und die Kriminalpolizei, war während des Krieges für bis zu 60.000 Verhaftungen pro Monat zuständig. Die meisten Verhafteten wurden ohne rechtliche Grundlage oder juristisches Verfahren in Konzentrationslager, Polizeigefängnisse oder andere Lager des NS-Regimes gebracht. In den besetzten Gebieten verfügte die SS von Anfang an über eine führende Stellung. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, der Sicherheitsdienst war der Geheimdienst der SS, die bereits im Polenfeldzug polnische Intellektuelle, geistliche und politische Gegner ermordet hatten, stellten seit Juni 1941, dem Beginn des Russlandfeldzuges, einen Teil der Massenvernichtungsmaschinerie dar. Die Einsatzgruppen unterstanden dem Oberbefehl des Reichsführers SS Heinrich Himmler und waren ermächtigt, im Rahmen ihres Auftrages in eigener Verantwortung gegenüber der Zivilbevölkerung Maßnahmen zu treffen. Sie galten als ideologische Elitetruppen, ihre Führer waren meist Akademiker, ihre Mitglieder wurden aus der Gestapo, der Kriminalpolizei, dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, SD und der Waffen-SS rekrutiert. Unterstützt wurden sie von den Schutzmannschaften, einheimischen Hilfspolizisten, die vorwiegend Letten, Litauer und Ukrainer waren und für diesen Zweck angeworben wurden. Die Aufgaben der Einsatzgruppen bestanden aus der Ermordung weltanschaulicher Gegner, also Funktionären der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Juden und anderen unerwünschten Elementen. Diese Aufgaben erfüllten sie mit unnachgiebiger Härte und äußerster Brutalität. Mit einer Gesamtstärke von 3.500 Mann verübten die Einsatzgruppen als Mordkommandos, die der Wehrmacht folgten, im Baltikum, in Weißrussland, in der Ukraine und auf der Krim Morde unvorstellbaren Ausmaßes, denen ca. 560.000 Menschen zum Opfer fielen. Die Morde fanden als Massaker statt, bei denen die Opfer in umliegende Wälder oder auf freie Felder getrieben und erschossen wurden. Anschließend wurden sie in Massengräbern verscharrt. Die Einsatzgruppen machten sich die Judenfeindschaft vieler Einheimischer in ihren Einsatzgebieten zunutze und entfachten Pogrome gegen die Juden. Die überlebenden unerwünschten Elemente wurden systematisch ermordet. Die größte einzelne Mordaktion geschah in der Schlucht von Babij-Jar, wenige Kilometer außerhalb von Kiew, wo in zwei Tagen 33.771 Juden erschossen wurden. Im Abschlussbericht über diese Aktion steht: Fanden sich über 30.000 Juden ein, die infolge einer überaus geschickten Organisation bis unmittelbar vor der Exekution noch an ihre Umsiedlung glaubten. Eine Pioniereinheit der Wehrmacht sprengte die Wände der Schlucht, wodurch diese zu einem riesigen Massengrab wurde. Im Baltikum gibt es unzählige Orte, an denen solche Erschießungen stattgefunden haben und an denen sich Massengräber befinden. Bemerkenswertes: Die Belastung für die Täter ist zu groß. SS-Standartenführer Walter Rauf. Ob ich damals Bedenken gegen den Einsatz der Gaswagen hatte, kann ich nicht sagen. Für mich stand damals im Vordergrund, dass die Erschießungen für die Männer, die damit befasst waren, eine erhebliche Belastung darstellten und dass diese Belastung durch den Einsatz von Gaswagen entfiel. Gaswagen waren Lkw, auf deren Ladefläche sich ein hermetisch abgeschlossener Aufbau befand, in den mit einem Schlauch die Abgase aus dem Auspuff geleitet wurden. Die Opfer wurden auf diese Weise erstickt, während sie zu Massengräbern gefahren wurden. Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und Vernichtung. Neben den Juden gab es auch andere Personengruppen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und inhaftiert wurden. Auch sie wurden in den Lagern grausam behandelt und zum Teil ermordet. Wer entlassen wurde, musste sich zum Stillschweigen verpflichten. Sinti und Roma. Im Nationalsozialismus schlug die traditionelle Ablehnung und Ausgrenzung der Zigeuner in Verfolgung und Vernichtung um. Mit den Nürnberger Gesetzen wurden 1935 auch sie als Nicht-Arier zu Bürgern minderen Rechts und Angehörigen einer unerwünschten Rasse. Sie wurden als Asoziale und Kriminelle bezeichnet. Bald nach der Machtübernahme wurden sie in Zigeunerlagern zusammengefasst. Im Mai 1940 wurden die ersten Sinti und Roma nach Polen deportiert. Nachdem sie zunächst in Arbeitslagern und Ghettos Zwangsarbeit verrichten mussten, wurden sie Ende 1942 nach Auschwitz-Birkenau in das sogenannte Zigeunerlager eingewiesen. Viele Sinti und Roma starben unter den katastrophalen Haftbedingungen. Nach einem ersten Versuch im Mai, sie umzubringen, der auf Widerstand stieß, wurden die Arbeitsfähigen verlegt. Die verbleibenden 2897 Sinti und Roma wurden im August 1944 in den Gaskammern ermordet. Auch in den anderen Vernichtungslagern sind Sinti und Roma ermordet worden. SS, Wehrmacht und ihre Hilfstruppen töteten viele Sinti und Roma bei Massenerschießungen. Dokumentiert ist die Ermordung von 160.000 Sinti und Roma. Schätzungen liegen deutlich darüber. Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas verweigerten sich als einzige christliche Religionsgemeinschaft der nationalsozialistischen Politik. 1933 wurde ihre Gemeinde in Deutschland verboten. Etwa die Hälfte der damals 25.000 deutschen Mitglieder setzte ihren Verkündigungsdienst heimlich fort. Die Zeugen Jehovas verweigerten nicht nur den Militärdienst und den Hitlergruß, sie versuchten auch in Flugblattaktionen auf den verbrecherischen Charakter der Nationalsozialisten aufmerksam zu machen. Sie wurden unerbittlich verfolgt. Rund 10.000 wurden verhaftet, 2.000 in Konzentrationslager eingewiesen. Die Zahl der Opfer liegt bei etwa 1.200. Politische Gegner, Asoziale, Kriminelle. Politische Gegner, zum Beispiel überzeugte Sozialdemokraten oder Linksradikale, vor allem und am frühesten Mitglieder der Kommunistischen Partei, wurden ebenso wie straffällige Menschen in die Konzentrationslager gesperrt. Eine weitere Gruppe bildeten die sogenannten Asozialen, wobei die Definition der Willkür der Nationalsozialisten unterlag. Hierunter konnte fast jeder fallen, der dem Regime missfiel und in keine andere Kategorie passte. Homosexuelle. Die Nationalsozialisten sahen in der Homosexualität eine Gefährdung für den Fortbestand des Volkes und verschärften 1935 den bereits seit 1871 im Strafgesetzbuch verankerten Paragraphen 175, der Homosexualität als widernatürliche Unzucht unter Strafe stellte. Ab Oktober 1936 gab es die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung. In den Konzentrationslagern waren Homosexuelle durch rosafarbene Winkel gekennzeichnet und bildeten die unterste Schicht der Häftlingsgesellschaft. Sie wurden besonders grausam behandelt. Insgesamt starben zwischen 5.000 und 15.000 Homosexuelle in den Konzentrationslagern. Behinderte. Die sozialdarwinistische Politik der Nationalsozialisten sah in Behinderten Menschen zweiter Klasse, unnütze Esser und Fehler der Natur. Nach der Besetzung Polens ermordete ein Sonderkommando in Polen die Insassen einiger Einrichtungen für Behinderte. Ende Oktober 1939 begann im Deutschen Reich die Aktion Euthanasie, griechisch schöner Tod, unter größter Geheimhaltung. Auf Befehl Hitlers wurde die Organisation T4 gegründet, die den Massenmord an behinderten Menschen organisierte und durchführte. Im Sommer 1941 wurde die Aktion offiziell gestoppt, da sich Widerstand in der Öffentlichkeit regte. Es waren bereits 70.000 Menschen getötet worden. Heimlich wurde die Tötung fortgesetzt. Weitere 50.000 Opfer folgten. Bemerkenswertes: Ein Homosexueller mit Rang. Ein Beispiel zeigt, dass die sehr männerbündischen Nationalsozialisten Homosexualität duldeten, wenn es die eigenen Reihen betraf. Ernst Röhm, SA, selbst war homosexuell, was in der SA bekannt war. Erst 1934, als die SA entmachtet wurde, benutzte man seine sexuelle Orientierung gegen ihn. Als Arbeitsjude im Vernichtungslager. Richard Glasar. Richard Glasar, Sohn einer böhmisch-jüdischen Familie, ist 19 Jahre alt, als die Deutschen 1939 im heutigen Tschechien einmarschieren. Seine Eltern verstecken ihn in einem kleinen Dorf. Im Sommer 1942 wird er entdeckt und im September ins Ghetto Theresienstadt, einen Monat später ins Vernichtungslager Treblinka deportiert. Nach der Ankunft ertönt der Befehl: Männer rechts, Frauen und Kinder links. Gepäck ablegen, ausziehen, nackt ausziehen. Richard steht bereits nackt in der Reihe der Juden, die in die Gaskammern getrieben werden sollen, als ein SS-Mann ihm zuruft: Komm, du auch! Zieh dich wieder an, schnell, ihr werdet arbeiten. Und wenn ihr euch bewährt, könnt ihr Vorarbeiter oder Kapos werden. Von da an ist der 22-Jährige ein Arbeitsjude. Er wird in eine Baracke gebracht und seinem Vorarbeiter gezeigt. Auf seine Frage, was hier geschieht und wohin die nackten Juden gebracht werden, antwortet der Vorarbeiter: Deut, alle deut, wenn nicht jetzt schon, dann in ein paar Minuten. Das hier ist ein Todeslager. Hier werden Juden umgebracht und uns hat man herausgeholt, damit wir dabei helfen. Noch kann der junge Mann das Grauen nicht fassen. Später wird er berichten, wie groß die Angst war, die er und die anderen Arbeitsjuden hatten, wenn keine Transporte kamen und sie nutzlos waren. Als ein SS-Mann die Baracke betritt, sagt der Kapo: Mach schon, pack die Klamotten, beweg dich, um Himmels Willen, beweg dich, sonst hältst du es bis zum Abend nicht aus. Am Abend Nachdem er stundenlang schwere Bündel mit den Kleidern der Ermordeten geschleppt hat, bekommt Richard eine Schüssel Ersatzkaffee und ein Stück verschimmeltes Brot. Dann wird er mit den anderen Arbeitsjuden in die Schlafbaracke gedrängt. Auf dem nackten Sandboden erkämpft er sich einen Platz. Im Sand leben Flöhe und nach wenigen Minuten ist er am ganzen Körper zerstochen. Er arbeitet viele Wochen, sieht zahllose Menschen in den Tod gehen, lernt, was für das Überleben im Lager wichtig ist, sich gute Schuhe und Kleider besorgen, statt dem verschimmelten Brot, das ihnen gegeben wird, etwas von den Lebensmitteln, die die Ermordeten mitgebracht haben, zu stehlen und einen Freund zu finden. Die Freundschaft mit Karl gibt ihm Kraft und gemeinsam sind die Chancen größer, im Lager zu überleben. An einem Novembertag sieht Richard die riesige Flamme, die in den Nachthimmel lodert. Sie fangen an, die Toten zu verbrennen. Es ist nicht mehr genug Platz zum Begraben. Sie wollen die Spuren verwischen, sagt ihm einer. Am 2. August 1943 ist er einer der Juden, die sich am Aufstand im Lager beteiligen und aus Treblinka fliehen. Gemeinsam mit seinem Freund Karl gelingt ihm die Flucht. Sie verstecken sich in einem Teich unter Zweigen, die bis ins Wasser hängen. 6 Stunden harren sie im Wasser aus, ehe sie sich mit Schüttelfrost aus ihrer Deckung wagen. Als Fremdarbeiter unter falscher Identität schlagen sie sich durch ins Deutsche Reich und arbeiten in Mannheim bei der Heinrich Lanz AG, bis die Alliierten einmarschieren. Richard kehrt im Frühjahr 1945 nach Prag zurück. Seine Familie ist tot. Nur die Mutter hat Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt. Er studiert in Prag, Paris und London, schließt als Diplom-Ingenieur sein Studium der Wirtschaftswissenschaften ab und gründet eine Familie. Er wird ein Opfer des Stalinismus und flieht nach dem Zusammenbruch des Prager Frühlings 1968 mit seiner Familie in die Schweiz. Bei den beiden Prozessen gegen die Mörder von Treblinka sagt er 1963 und 1971 in Düsseldorf aus. Er ist einer von 54 Überlebenden, die sich gemeldet haben, um Zeugnis abzulegen vom Judenmord in Treblinka, wo rund 900.000 Juden getötet wurden. Nach dem Tod seiner Frau scheidet Richard Glasar 1997 in Prag freiwillig aus dem Leben. Bemerkenswertes: Die Falle mit dem grünen Zaun. Richard Glasar hat 1990 unter diesem Titel seine bereits 1945 niedergeschriebene Geschichte veröffentlicht. Die trockene und sachliche Schilderung und die kurze Distanz zwischen Erleben und Niederschrift machen seine Aufzeichnungen zu einem wichtigen Dokument über das Vernichtungslager Treblinka, über das es nur wenige Informationen gibt. Er hat nach Jahren des Schweigens Schulen besucht und vor Klassen von seinem Leben im Vernichtungslager gesprochen und sich den Fragen junger Menschen gestellt. Dies war sein Vermächtnis, mit dem er dazu beitragen wollte, das nicht in Vergessenheit gerät, was geschehen ist. Himmler und Globoznik, zwei gefährliche Fanatiker. Heinrich Himmler, 1900 bis 1945. Heinrich Himmler stammte aus einem streng katholischen, königstreuen, bayerischen, bildungsbürgerlichen Elternhaus. Er wurde 1917 zum Kriegsdienst eingezogen, aber als Offiziersanwärter nicht an der Front eingesetzt. Er studierte Landwirtschaft in München und war nach dem Abschluss kurzzeitig als Vertreter für eine Düngemittelfabrik tätig. 1923 trat der Röms-Wehrverband Reichskriegsflagge bei und nahm mit diesem am Hitlerputsch teil. Im August 25 trat Himmler der wiedergegründeten NSDAP bei und bekleidete verschiedene Ämter. Im Januar 1929 wurde er zum Reichsführer SS ernannt und war von diesem Zeitpunkt an ausschließlich politisch tätig. Als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei war Heinrich Himmler nach Hitler der mächtigste Mann des Dritten Reiches. Als Polizeipräsident von München ließ er das erste Konzentrationslager, das KZ Dachau, errichten. Am 30. Juni 1934 beteiligte er sich maßgeblich an der Niederschlagung des Röhmputsches. Nach diesem erfolgte die Aufwertung der SS als selbstständige Gliederung innerhalb der NSDAP, die direkt Hitler unterstellt war. Ab Juni 1936 wurde unter Himmler als Staatssekretär im Reichsministerium des Inneren, RFSS, und Chef der deutschen Polizei die gesamte Polizei zentralisiert. Am 7. Oktober 1939 wurde Himmler Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums. Damit war er für die Ansiedlung Volksdeutscher und die Gestaltung deutscher Siedlungsgebiete in den eingegliederten Ostgebieten und später auch in anderen besetzten Gebieten verantwortlich. Am 25. August 1943 wurde er zum Reichsminister des Inneren und am 21. Juli 1944 zum Oberbefehlshaber des Ersatzheeres ernannt. Als Reichsführer SS war Himmler in letzter Instanz für den Völkermord an den Juden verantwortlich. Himmler verfolgte kleinlich und pedantisch alle Fälle von Korruption und Diebstahl innerhalb der SS. Alles musste seine Richtigkeit haben und penibel genau nach Vorschrift ausgeführt werden. Bei aller Härte, die er in der Theorie forderte und in seinen Reden anordnete, war er selbst eher von schwachem Gemüt. Bei einer von ihm begutachteten Exekution wurde er beinahe hysterisch, als es den Soldaten nicht im ersten Anlauf gelang, zwei Frauen zu ermorden. Himmler war ein großer Tierliebhaber, der das Jagen verabscheute und ein großes Herz für Haustiere und die Natur hatte. Es waren zwei sehr widersprüchliche Gesichter, das des Massenmörders und Fanatikers und das des Tierliebhabers und Naturfreundes, hinter denen sich Heinrich Himmler verbarg. Im April 1945 enthob Hitler ihn aller Ämter und schloss ihn aus der NSDAP aus, weil Himmler Verhandlungsversuche mit den Westmächten unternahm. Himmler geriet in britische Kriegsgefangenschaft und nahm sich, als seine Identität entdeckt wurde, am 23. Mai 1945 das Leben. Odilo Globoznik, 1904 bis 1945. Odilo Globoznik wurde in Triest geboren. Er trat 1931 in die österreichische NSDAP und 32 in die SS ein. Vor dem Anschluss Österreichs wurde er viermal wegen politischer Aktivität für den Nationalsozialismus zu Haftstrafen verurteilt. Am 22. Mai 1938 wurde er zum Gauleiter von Wien und am 9. November 1939 zum SS- und Polizeiführer im Distrikt Lublin, Polen, ernannt. Himmler beauftragte Globoznik, der einen Ruf als ungebildeter Fanatiker und skrupelloser Hitzkopf hatte, mit der Aktion Reinhard, in deren Verlauf mehr als 1,75 Millionen Juden in den Vernichtungslagern Treblinka, Beuschetz und Sobibor ermordet wurden. Globoznik erledigte die ihm übertragene Aufgabe mit äußerster Brutalität. Aus Eigeninitiative betrieb er in seinem Mannschaftshaus eine kleine Experimentierstation, um eine effiziente Methode für den Massenmord zu entwickeln. Da er keinerlei Rücksicht oder Umsicht an den Tag legte, geriet er oft in Konflikt mit dem Generalgouverneur Hans Frank. Nach dem Abschluss der Aktion Reinhard wurde Globoznik im August 1943 für kurze Zeit zum Vertreter des höheren SS- und Polizeiführers HSSPF Russland Mitte. Mitte September 1943 wurde er als HSSPF Adriatisches Küstenland nach Triest versetzt, wo vor allem die Partisanenbekämpfung seine Aufgabe war. Globoznik geriet am 31. Mai 1945 in britische Gefangenschaft und beging Selbstmord durch Einnahme einer Zyankali-Kapsel. Eichmann und Heydrich, die Schreibtischtäter. Adolf Eichmann, 1906 bis 1962. Adolf Eichmann, geboren in Solingen, wuchs in Linz, Oberösterreich, als Sohn einer mittelständischen Familie auf. Er brach seine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur ab und war nach einer kaufmännischen Lehre als Vertreter zunächst in der oberösterreichischen Elektrobau AG und später in der Vacuum Oil Company in Wien tätig. Eichmann trat am 1. April 1932 der österreichischen NSDAP und SS bei. Als diese verboten wurde, siedelte er nach Deutschland um, wo er dem Sicherheitsdienst der SS beitrat. Ab Oktober 1934 war er im Berliner Sicherheitsdiensthauptamt für die Judenfrage zuständig. Im August 1938 begann Eichmann mit der Organisation der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien. Ab Januar 1939 oblag ihm die Leitung der Berliner Reichszentrale für jüdische Auswanderung. Im Dezember übernahm er die Leitung des Referates Auswanderung und Räumung und kurz darauf das Referat Judenangelegenheiten und Räumung. Er führte bei der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 Protokoll. In seiner Dienststelle entstanden die Pläne für die Eisenbahn quer durch Europa zu den Vernichtungslagern. Adolf Eichmann verkörpert damit den einflussreichen Schreibtischtäter, ohne den der Massenmord nicht möglich gewesen wäre. Ein gewissenhafter Organisator, der für gute Vorbereitung und reibungslosen Ablauf sorgte. Als Führer eines Sonderkommandos in Budapest leitete er im März 1944 die Deportation der ungarischen Juden nach Auschwitz. Er zählte zu den maßgeblich beteiligten Männern bei der Durchführung des Völkermordes. Er geriet 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. 1946 gelang ihm die Flucht und schließlich die Ausreise nach Argentinien, wo er unter dem Decknamen Ricardo Clement lebte, bis ihn der israelische Geheimdienst aufspürte und im Mai 1960 nach Israel entführte. Nach einem Prozess, in dem er bereitwillig Auskunft über seine Tätigkeiten gab und sagte: »Ich tat reinen Gewissens und gläubigen Herzens meine Pflicht«, wurde er 1961 zum Tode verurteilt und am 1. Juni 1962 hingerichtet. Reinhard Heydrich, 1904 bis 1942. Reinhard Heydrich wurde 1904 als Sohn eines Musiklehrers in Halle an der Saale geboren. Er war musikalisch und sportlich begabt und trat 1921 der Deutschen Völkischen Jungenschaft bei. Nach seinem Abitur wurde er 1922 Seekadett, 26 Leutnant, 28 Oberleutnant. Er wurde 1931 wegen Unwürdigkeit entlassen, weil er ein Heiratsversprechen gegenüber einer Marinebeamtentochter nicht einhielt. Himmler beauftragte ihn im Juli 1931 mit dem Aufbau eines Nachrichtendienstes. Heydrich trat der Hamburger SS bei und wurde im Juli 1932 Chef des Sicherheitsdienstes, SD. Reinhard Heydrich wurde zu Himmlers rechter Hand. Ab April 1933 war er Leiter der politischen Polizei in Bayern, wo er durch kurzzeitige Einweisungen ins KZ Dachau die Einschüchterung Oppositioneller betrieb. Im Juli 1934 wurde er SS-Gruppenführer. Ende September 1939 wurde er zum Chef des von ihm errichteten Reichssicherheitshauptamtes, in dem die obersten Kommandostellen von Gestapo, SD und Kriminalpolizei zusammengefasst waren. Die Einsatzgruppen und Kommandos, die mit der Ermordung der polnischen Intelligenz begannen und ab 1941 über eine halbe Million Juden töteten, standen ebenfalls unter dem Oberbefehl Heydrichs. Nachdem Heydrich im Juli 1941 mit der Endlösung der Judenfrage beauftragt worden war, begannen unter seinem Befehl die Massenmorde in der Sowjetunion. Am 20. Januar berief er die Wannsee-Konferenz ein, bei der ranghohe Vertreter aller beteiligten Behörden die Organisation des Massenmordes an den Juden besprachen. Am 27. September wurde SS-Obergruppenführer Heydrich zum stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren ernannt. Er starb am 27. Mai 1942 an den Folgen eines Attentats, das von zwei tschechischen Agenten verübt worden war. Reinhard Heydrich verkörperte ebenso wie Eichmann den typischen Schreibtischtäter. Er war der Mann, der die Organisation der Endlösung übernahm. Europa unter deutscher Vorherrschaft. Nach dem deutschen Überfall auf Polen im Herbst 1939 wurde Polen als Staat ausgelöscht. Die polnischen Westgebiete wurden Deutschland einverleibt. Das Zentrum des Landes wurde als Generalgouvernement vom Deutschen Reich als eine Art Kolonie verwaltet und beherrscht. Aus den annektierten Westgebieten wurde die polnische Bevölkerung vertrieben. Juden wurden in abgeriegelte Wohngebiete, Ghettos eingesperrt, ehe sie in die KZ- und Vernichtungslager deportiert und dort ermordet wurden. Das polnische Land im Westen sollte germanisiert werden. Deutsche sollten sich dort ansiedeln. Im April 1940 wurden Dänemark und Norwegen ohne Kriegserklärung besetzt. Im Mai 1940 traf das gleiche Schicksal Belgien, Luxemburg und die Niederlande, die als neutrale Nationen überfallen und deutscher Herrschaft unterstellt wurden. Nach der Niederlage im Blitzkrieg wurde im Juni 1940 auch Frankreich von Berlin aus kontrolliert. Der nationalsozialistischen Rassenlehre entsprechend galten für West- und Nordeuropa andere Regeln deutscher Besatzungsherrschaft als für den Osten. Man wollte die germanische Bevölkerung Europas als Verbündete gewinnen. Widerstand gegen die deutsche Herrschaft wurde freilich überall mit brutaler Härte unterdrückt und die Deutschen betrugen sich auch im besetzten West- und Nordeuropa als Herrenmenschen. Für den Osten Europas, für die slawische Bevölkerung, die Tschechen und Polen, Serben und Kroaten, Ukrainer, Russen, Weißrussen, deren Länder in deutsche Hand fielen, galten nur die Grundsätze unbedingter deutscher Herrschaft. Und die Methoden dazu waren Unterdrückung, Ausbeutung und Versklavung der Brauchbaren, Ausrottung der Unerwünschten. Im Juli 1941 verkündete Hitler seine Vorstellungen von der künftigen Verwaltung Russlands. Man müsse vorgehen wie in den Fällen Norwegen, Dänemark, Holland und Belgien und müsse die Welt über die wahren deutschen Absichten täuschen. Wir werden also wieder betonen, dass wir gezwungen waren, ein Gebiet zu besetzen, zu ordnen und zu sichern. Im Interesse der Landeseinwohner müssten wir für Ruhe, Ernährung und Verkehr sorgen. Hitler ging es freilich ausschließlich um die Durchsetzung von Herrschaftsansprüchen. Grundsätzlich komme es darauf an, den riesigen Kuchen handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens verwalten und drittens ausbeuten können. Göring als zweiter Mann im Staat und Beauftragter für den Vierjahresplan, er war damit Superminister des Dritten Reiches für alle Fragen der Wirtschaft, hatte in den geheimen Richtlinien über wirtschaftliche Ausbeutung der Sowjetunion im Juni 1941 unmissverständlich die Absichten Hitlers in Handlungsanweisungen umgesetzt und deutlich gemacht, dass die sofortige und höchstmögliche Ausnutzung der besetzten Gebiete zugunsten Deutschlands und zwar vor allem auf den Gebieten der Ernährungs- und Mineralölwirtschaft, zu vollziehen sei. Es sei völlig falsch, hieß es weiter, zu glauben, dass es darauf ankäme, in den eroberten Gebieten die Kriegsschäden zu beseitigen. Das Wohl der einheimischen Bevölkerung galt nichts, und die Menschen wurden nur als Kriegsbeute, als billige Arbeitskraft betrachtet. Millionen Menschen wurden aus Osteuropa als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Als keine Freiwilligen mehr bereit waren, für die deutschen Eroberer zu arbeiten, wurden Treibjagden veranstaltet, bis genug russische, ukrainische oder polnische Sklaven eingefangen waren, die als Fremdarbeiter eingesetzt wurden, streng bewacht, karg ernährt, schlecht behandelt. Deutsche Besatzungspolitik hatte nur den einen Zweck, die eroberten Länder auszupressen zugunsten Deutschlands. Die Folgen waren langanhaltend. Die besetzten Gebiete waren verwüstet, die Bevölkerung hatte die deutsche Herrschaft als Unterdrückung erlebt und behielt dies lange in schlechter Erinnerung. Der Überfall auf Polen. In der zweiten Augusthälfte 1939 herrschte in einer Schule des Sicherheitsdienstes der SS in Bernau bei Berlin ungewöhnliche Betriebsamkeit. SS-Männer in polnischen Uniformen übten das Singen polnischer Lieder, riefen »Hoch lebe Polen, nieder mit den Germanen« und gaben sich militärische Kommandos in polnischer Sprache. Auskunft über den Zweck dieses Trainings erhielten die Männer nicht. Anschließend wurden sie in die Nähe der deutsch-polnischen Grenze in Oberschlesien gebracht. Am Abend des 31. August betraten sie polnisches Gebiet und griffen von dort eine deutsche Zollstation in Hochlinden und ein Forsthaus bei Pitschen an. Gleichzeitig überfiel eine andere Gruppe von SS-Männern den deutschen Rundfunksender Gleiwitz. Als Beweis für die Anwesenheit polnischer Soldaten auf deutschem Gebiet wurden mehrere getötete KZ-Häftlinge in polnischen Uniformen zurückgelassen. Nur wenige Stunden später begründete Hitler den Einmarsch deutscher Truppen in Polen in seiner Rede vor dem Reichstag mit den Worten: Polen habe heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch durch reguläre Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die SS-Männer lieferten mit den vorgetäuschten Grenzverletzungen den Anlass für die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, den Hitler haben wollte. Gleichgültig ob glaubhaft, der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. In Form eines für den Blitzkrieg typischen Zangenangriffs drangen in den frühen Morgenstunden des 1. September 1939 zwei Heeresgruppen der deutschen Wehrmacht in Polen ein. Bereits nach einer Woche erreichten deutsche Panzereinheiten die Stadtgrenze von Warschau. Am 27. September kapitulierte die polnische Hauptstadt, nachdem sie 3 Tage lang von der deutschen Luftwaffe bombardiert und durch Artillerie beschossen worden war. Die letzten polnischen Einheiten ergaben sich nach tapferem Widerstand am 6. Oktober 1939. Der Angriffskrieg gegen Polen war nicht nur ein militärischer Feldzug, sondern auch ein Vernichtungskrieg. In einer Besprechung mit der Wehrmacht am 22. August 1939 hatte Hitler ausdrücklich die Beseitigung der lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie, gefordert. Den Soldaten wurde dementsprechend brutales Vorgehen, große Härte und Mitleidlosigkeit eingeschärft. Der vorrückenden Wehrmacht folgten außerdem 5 Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS, die nach vorbereiteten Listen Beamte, Lehrer, Ärzte, Geistliche und Gewerkschafter ermordeten oder in Konzentrationslager verschleppten. Viele polnische Juden zählten zu den ersten Opfern von Wehrmacht und Einsatzgruppen. Entsprechend dem geheimen Zusatzabkommen des Hitler-Stalin-Pakts marschierten sowjetische Truppen Mitte September 1939 in Ostpolen ein. Im Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September legten Berlin und Moskau die endgültige Grenze ihres Machtbereichs fest. Deutschland weitete seine Herrschaft bis zum Fluss Bug aus und verfügte damit über den größten Teil des polnischen Staatsgebiets. Die Sowjetunion gliederte neben den ostpolnischen Gebieten die baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen in seinen Machtbereich ein. Am 3. September erklärten Polens Verbündete Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Doch bis zum Frühjahr 1940 standen sich die Armeen abwartend gegenüber, verweilten in einem Sitzkrieg. Die Westmächte wollten zunächst ihre Land- und Luftstreitkräfte verstärken und sich vor allem in den USA mit Rüstungsgütern und Rohstoffen versorgen. Sie glaubten, die Zeit arbeite für sie. Diese defensive Haltung der Westmächte war für Hitler ein nicht vorhersehbarer Glücksfall und trug zum schnellen Erfolg des Polenfeldzuges bei. Bemerkenswertes: Kaum Kriegsbegeisterung. Die Reaktion der Bevölkerung auf den Kriegsbeginn war verhalten, eher ablehnend. Ein amerikanischer Journalist notierte dazu, dass ein leidenschaftlicher Jubel wie im August 1914 ausblieb und keine begeisterte Menschenmenge den Weg zum Reichstag säumte. Hitler habe für seine Rede am 1. September 1939 nur einen befehlsgemäßen, aber dünnen Beifall erhalten. Polen unter nationalsozialistischer Herrschaft. Anfang Oktober 1939 entschied Hitler über die zukünftige Politik in den besetzten polnischen Gebieten. Er ordnete die Eingliederung des westpolnischen Territoriums in das Deutsche Reich an, aus dem die Reichsgaue Danzig-Westpreußen und Warteland gebildet wurden. Das zentralpolnische Gebiet, das nun den Status einer Kolonie hatte, erhielt die Bezeichnung Generalgouvernement, GG, mit den Distrikten Krakau, Radom, Warschau und Lublin. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion wurde das Generalgouvernement um den Distrikt Galizien erweitert. Zentrales Ziel der NS-Besatzungspolitik in den eingegliederten Gebieten war die Germanisierung. Unter der Parole Heim ins Reich sollten hier Volksdeutsche aus Osteuropa angesiedelt werden. Für die Umsetzung dieses Plans wurde Heinrich Himmler Anfang Oktober 1939 zum Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RKF, ernannt. Die Volksdeutsche Mittelstelle organisierte den Transport, die Unterbringung in Lagern und Prüfung der rassischen und politischen Eignung der Volksdeutschen. Um für die Neuankömmlinge Platz zu machen, enteigneten Himmlers Mitarbeiter tausende Polen und schoben sie ins Generalgouvernement ab oder verschleppten sie nach Deutschland zur Zwangsarbeit. Die polnischen Juden in den eingegliederten Gebieten trieben sie ebenfalls ins GG oder zwangen sie auf engstem Raum in Ghettos zu leben. Zwischen 1939 und 1941 mussten im Rahmen dieser Umsiedlungsmaßnahmen insgesamt 460.000 Polen ihre Heimat verlassen. Zu den weiteren Aufgaben des RKF gehörte die Eindeutschung bestimmter Angehöriger der polnischen Bevölkerung. Diese Menschen wurden seit 1941 in vier Gruppen der Deutschen Volksliste eingestuft, die mit unterschiedlichen Rechten verbunden waren. Die Mehrzahl der polnischen Einwohner wurde nicht in die Volksliste aufgenommen. Diese Menschen galten als rechtlose Schutzangehörige des Deutschen Reiches. Unerwünschte Personen, Juden, Sinti und Roma, wurden ins GG deportiert und ermordet. Nach dem Willen Hitlers diente das Generalgouvernement als Sammelbecken für billige Arbeitskräfte, lieferte landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe und sollte auf längere Sicht zum deutschen Siedlungsgebiet werden. Die wichtigsten Säulen des deutschen Besatzungsapparates waren die Zivilverwaltung sowie SS und Polizei. Chef der deutschen Verwaltung in Krakau war Generalgouverneur Hans Frank, der Hitler unmittelbar unterstand. Seine Behörde trug maßgeblich die Verantwortung für die Unterdrückung der Bevölkerung, die Unterbindung des kulturellen Lebens, zum Beispiel durch Schließung von Universitäten, höheren Schulen und Museen, für die wirtschaftliche Ausbeutung des Landes, die Verschleppung von 1,2 Millionen Zwangsarbeiter nach Deutschland und für die antijüdische Politik im GG bis 1941. Unabhängig von der Zivilverwaltung existierte der deutsche SS- und Polizeiapparat, geleitet vom höheren SS- und Polizeiführer, HSS-PF. Neben der Zwangsrekrutierung von Polen für die deutsche Rüstungsindustrie und Landwirtschaft war die SS für den Völkermord an den Juden und die Widerstandsbekämpfung verantwortlich. Als Bevollmächtigter des RKF führte der HSS-PF im Generalgouvernement auch die brutalen Germanisierungsmaßnahmen durch, bei denen polnische Bauern aus ihren Dörfern vertrieben wurden, um Platz für Volksdeutsche zu machen. Schließlich schlugen SS-Verbände den Warschauer Aufstand im Sommer 1944 nieder. Bemerkenswertes: Raub polnischer Kinder. War in den Augen der Nationalsozialisten ein polnisches Kind eindeutschungsfähig, also in rassischer Hinsicht akzeptabel, so wurden die Spuren der polnischen Abstammung durch Änderung des Namens, des Geburtsdatums sowie falsche Dokumente verwischt. Anschließend wurde es bei Pflegeeltern in Deutschland untergebracht, die als politisch einwandfrei galten. Nicht selten wurden die leiblichen Eltern ins Konzentrationslager verschleppt. Nach Schätzungen polnischer Historiker sind rund 200.000 polnische Kinder zum Zweck der Eindeutschung geraubt worden. Die Besetzung Dänemarks und Norwegens. Im Dezember 1939 bekam der deutsche Diktator Besuch von Vidkun Quisling, dem Chef der norwegischen faschistischen Partei National Samling, Nationale Vereinigung. Quisling machte Hitler bei diesem Treffen auf die Gefahr einer britischen Landung in Norwegen aufmerksam. Schließlich überzeugte die Führung der Kriegsmarine Hitler davon, noch vor dem Westfeldzug gegen Frankreich die neutralen Staaten Norwegen und Dänemark anzugreifen und zu besetzen. Ziel war es, die Einfuhr schwedischen Eisenerzes über den norwegischen Hafen Narvik sicherzustellen und eine militärische Basis für den Krieg gegen Großbritannien zu schaffen. Die Vorbereitungen für das Unternehmen Weserübung waren im Frühjahr 1940 abgeschlossen. Am 2. April gab Hitler den Befehl zum Überfall. Aufgrund des nebeligen Wetters gelangte die deutsche Flotte unbemerkt und ungehindert an die Küsten Dänemarks und Norwegens. Während der dänische König und seine Regierung die Besetzung unter Protest kampflos hinnahmen, leistete die norwegische Regierung Widerstand. Unterstützt wurde sie durch britische und französische Truppen, die im Verlauf der Kämpfe ein Drittel der deutschen Flotte zerstören konnten. Nachdem aber die alliierten Einheiten wegen der im Mai 1940 begonnenen deutschen Offensive in Frankreich abgezogen worden waren, mussten die norwegischen Streitkräfte im Juni kapitulieren. Zuvor flohen der norwegische König und seine Regierung nach England. Von dort aus setzten sie ihren Kampf fort, indem sie unter anderem die Widerstandsbewegung mit militärischer Ausrüstung versorgten. Im April 1940 ernannte Hitler den Gauleiter Josef Terboven zum Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete. Für die Verwaltung des Landes stützte dieser sich auf deutsche SS- und Polizeieinheiten und auf die Nationalsamling, die zur Kollaboration mit den Deutschen bereit war. Die neue Nationalregierung unter Quisling fand aber nie die Unterstützung der Norweger. Vielmehr häuften sich die Proteste. Der organisierte Widerstand der Bevölkerung gegen die wirtschaftliche Ausbeutung des Landes und Zwangsarbeit nahm zu. Darauf reagierte Reichskommissar Terboven mit SS- und Polizeiterror, Massenverhaftungen, Erschießungen und Transporten in die Konzentrationslager im Deutschen Reich. In Dänemark blieben der König und die Regierung zunächst im Amt. Für die Durchsetzung deutscher Interessen gegenüber dem Land war ein Bevollmächtigter des Deutschen Reiches zuständig. Als aber die Unzufriedenheit der Dänen mit der Kollaborationspolitik ihrer Regierung zunahm und seit dem Sommer 1943 Streiks und Sabotageakte stattfanden, ließ die deutsche Besatzungsmacht wiederholt den Ausnahmezustand verhängen. Das heißt, die Grundrechte und Freiheiten der Bürger, Versammlungs- und Pressefreiheit, Postgeheimnis, Schutz der Wohnung, wurden eingeschränkt oder ganz außer Kraft gesetzt. Schließlich übernahm der Befehlshaber der in Dänemark stationierten Wehrmacht die vollziehende Gewalt. Regierung und Parlament wurden aufgelöst, sowohl die dänischen Streitkräfte als auch die Polizei entwaffnet und in Lagern festgehalten. Viele Angehörige der dänischen Widerstandsbewegung und Polizisten wurden durch SS- und Polizeieinheiten erschossen, zum Tode verurteilt oder in deutsche Konzentrationslager verschleppt. Bemerkenswertes: Großer Einsatz, wenig Gewinn. Auf lange Sicht brachte die Besetzung Norwegens und Dänemarks mehr nach als Vorteile. Für ihre Aufrechterhaltung waren bis Kriegsende etwa 350.000 Soldaten notwendig, die an anderen Fronten dringend gebraucht wurden. Auch die militärischen Vorteile der norwegischen Küste konnten durch die schweren Verluste der deutschen Flotte nicht in dem erhofften Maß ausgenutzt werden. Das Ziel, die schwedischen Rohstoffe für die deutsche Kriegswirtschaft zu sichern, wurde dagegen erreicht. Der Blitzkrieg im Westen. Angesichts des schnellen Erfolges in Polen entschloss sich Hitler, noch im gleichen Jahr Frankreich anzugreifen. Dass die Offensive schließlich bis zum Frühjahr 1940 mehrmals verschoben wurde, lag an der schlechten Witterung und an Problemen bei der Versorgung der Truppe. Außerdem war die deutsche Rüstungswirtschaft im Herbst 1939 den Anforderungen eines Kriegs im Westen noch nicht gewachsen. Bis zum darauffolgenden Frühjahr wurden die Ausrüstung und Ausbildung der Soldaten verbessert und die Operationsplanungen, Sichelschnitt, gegen Frankreich geändert. In den Morgenstunden des 10. Mai 1940 drang die deutsche Wehrmacht unter Verletzung der Neutralität in Belgien und in die Niederlande ein. Beide Staaten mussten nach wenigen Tagen kapitulieren, obwohl ihnen britische und französische Truppen zu Hilfe kamen. Letzteren gelang es, sich auf die britischen Inseln zu retten. In Belgien übernahm ein Militärbefehlshaber die Besatzungsverwaltung, die Niederlande wurden einem Reichskommissar mit einer zivilen Verwaltung unterstellt. Nach der Besetzung der Benelux-Staaten ging die Wehrmacht zum Angriff auf die französischen Verteidigungslinien über, durchbrach diese sehr schnell und rückte Mitte Juni 1940 in Paris ein. Innerhalb von wenigen Tagen hatte sie Nordfrankreich, einschließlich der Kanal- und Atlantikküste, bis zur spanischen Grenze besetzt. Aufgrund der aussichtslosen Lage ersuchte die neue französische Regierung um einen Waffenstillstand, der am 22. Juni 1940 im Wald von Compiègne unterzeichnet wurde. Er sah die Teilung Frankreichs in verschiedene Zonen vor. Der von der Wehrmacht besetzte Teil wurde unter die Verwaltung eines Militärbefehlshabers in Paris gestellt. Elsass und Lothringen, die man dem Deutschen Reich einverleibte, wurden von den NSDAP-Gauleitern der angrenzenden Reichsgebiete verwaltet. Im unbesetzten Süden nahm die französische Regierung unter Marschall Henri-Philippe Pétain ihren Sitz im Badeort Vichy. Sie behielt auch die Kontrolle über die französischen Kolonien, hatte auf die besetzten Gebiete aber keinen Einfluss. Um sich eine wichtige Rolle im zukünftigen Europa zu sichern, entschied sich die Vichy-Regierung, in begrenztem Umfang mit den Deutschen zu kollaborieren. Unter der Losung »Frankreich den Franzosen« führte sie beispielsweise antijüdische Gesetze ein, Ausschluss aus Berufen und aus dem Wirtschaftsleben, Kennzeichnungspflicht. Die Verhaftung tausender ausländischer Juden in Paris mithilfe französischer Polizei und die Auslieferung von nach Frankreich geflohenen und französischen Juden durch die Vichy-Regierung an die Deutschen ab Sommer 1942 ließ die Resistance anwachsen. Zulauf erhielt sie auch, weil die Besatzer über 600.000 französische Arbeitskräfte in das Deutsche Reich verschleppten. Nachdem die Alliierten in Nordafrika gelandet waren, besetzten Mitte November 1942 Deutschland und sein Verbündeter Italien das Gebiet Vichy-Frankreichs. Nach den Landungen alliierter Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944, D-Day, und an der Mittelmeerküste Mitte August 1944, wurde Frankreich bis Mitte September befreit. Die Regierung floh im August 1944 nach Deutschland. An der Rückeroberung nahmen auch französische Einheiten unter General Charles de Gaulle teil. Dieser hatte den Waffenstillstand nicht akzeptiert und war im Juni 1940 nach London gegangen, von wo er den Kampf gegen die Deutschen fortsetzte. Bemerkenswertes: Die Legende vom größten Feldherrn aller Zeiten. Durch den schnellen Sieg über Frankreich erreichte Hitler den Höhepunkt seiner Macht und Popularität. In der Wehrmacht machte die Bezeichnung »größter Feldherr aller Zeiten« die Runde. Zahlreiche Offiziere priesen sein Können als Oberbefehlshaber. Dass Hitler über keine militärischen Fähigkeiten verfügte, zeigte sich dann aber schnell im weiteren Kriegsverlauf, als er sich in verschiedenen Kriegsregionen gleichzeitig engagierte, Balkan, Afrika, und die deutschen Truppen 1941 ohne Winterkleidung in die Sowjetunion einmarschieren ließ. Der Luft- und Seekrieg gegen England. In seiner Rede vor dem britischen Unterhaus am 13. Mai 1940 stimmte der neue Premierminister Winston Churchill die Bevölkerung auf die kommenden Entbehrungen und Anstrengungen ein. Er habe nur Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß zu bieten. Und in einer Rundfunkansprache einen Monat später erklärte er: »Doch ob unsere Qual heftig oder lang sei oder beides, wir werden keinen Ausgleich mit Deutschland schließen.« Churchill war fest entschlossen, mit amerikanischer Unterstützung die deutsche Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent zu beseitigen und die staatliche Ordnung wiederherzustellen. Hitlers nicht ernst gemeinten Appell an die Vernunft vom 19. Juli 1940 lehnte die britische Regierung dementsprechend entschieden ab. Zwei Wochen später gab Hitler seine Weisungen für die Führung des Luft- und Seekrieges gegen die britischen Inseln, um diese zum Frieden mit Deutschland zu zwingen. Aufgabe der deutschen Luftwaffe war es, die Herrschaft über den Luftraum zu erringen, die Voraussetzungen für eine Landung deutscher Truppen an der englischen Küste, Unternehmen Seelöwe. Die Angriffe auf Flugplätze und Radarstationen der britischen Luftwaffe, Royal Air Force, und auf Einrichtungen der Flugzeugindustrie begannen am 13. August 1940. Obwohl die deutsche Luftwaffe viele Flugzeuge zerstören und ihr Ziel der Luftüberlegenheit fast erreichen konnte, änderte Reichsmarschall Hermann Göring als Oberbefehlshaber die Vorgehensweise. Er ließ nun Städte und Industrieanlagen bombardieren. London erlebte den ersten dieser Angriffe am 5. und 6. September. Industriestädte wie Coventry, Birmingham und Sheffield folgten. Dieser andauernde Bombenkrieg überforderte die für Blitzkriege konzipierte deutsche Luftwaffe zunehmend. Und als die Royal Air Force ihre Verteidigungskraft wiedergewonnen hatte und den deutschen Bomberverbänden große Verluste beibringen konnte, verschob Hitler Mitte September 40 die Landung in Großbritannien bis auf Weiteres. Im Dezember musste er schließlich seine erste Niederlage eingestehen. Weder war die britische Industrie entscheidend zerstört und die Moral der Bevölkerung gebrochen, noch die Luftüberlegenheit erreicht worden. Trotzdem gingen die nächtlichen Bombenangriffe auf Städte bis zum Mai 41 weiter und forderten große Opfer unter der Zivilbevölkerung. Die Royal Air Force reagierte ihrerseits darauf mit Großangriffen auf deutsche Großstädte. Essen, Lübeck und Rostock wurden im Frühjahr 1942, Köln in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 42 bombardiert. Das Ergebnis war ein Krieg wechselseitiger Terror- und Vergeltungsangriffe. Am 1. August 1940 hatte Hitler der deutschen Kriegsmarine die Verschärfung der Seekriegsmaßnahmen gegen die britische Flotte und Handelsschiffe befohlen. Trotz eines uneingeschränkten U-Boot-Krieges, des Einsatzes von Minen und als Hilfskreuzer getarnter bewaffneter Frachtschiffen, konnte sie keine Entscheidung zugunsten Deutschlands erzwingen. Nach dem Verlust mehrerer U-Boote im März 1941 verlegte die Marineführung ihr Operationsgebiet weiter nach Westen in den Atlantik, um von dort weiter Handelsschiffe anzugreifen. Bemerkenswertes: Der Mythos V-Waffen. Nachdem die Luftschlacht über England gescheitert war und die Landung auf unbefristete Zeit verschoben werden musste, setzte Hitler große Erwartungen in den Einsatz von V-Waffen gegen die britischen Inseln. Diese Vergeltungswaffen sollten die alliierte Luftüberlegenheit ausgleichen. Die Flugbombe Fi-103 V1 und die Rakete A4 V2 wurden seit Sommer 1944 auf London, aber auch auf Antwerpen und Lüttich abgeschossen. Aufgrund ihrer geringen Sprengkraft und Reichweite, der fehlenden Zielgenauigkeit und der Abwehrmaßnahmen der Alliierten erfüllten sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht. Obwohl militärisch unwirksam, waren die V-Waffen ein wichtiges Instrument der Durchhaltepropaganda gegen Ende des Krieges. Deutsche Besatzungsherrschaft in Südosteuropa. Am 28. Oktober 1940 notierte sich Hitlers Heeresadjutant folgende Worte: Führer tobt. Aus welchem Grund verlor Hitler an diesem Tag die Fassung? Deutschlands Verbündeter Italien hatte ohne Rücksprache mit Berlin die griechischen Inseln angegriffen. Der Diktator bezweifelte, dass die Italiener in der Lage seien, Griechenland niederzuzwingen. Und er sollte Recht behalten. Den zahlenmäßig und an Ausrüstung unterlegenen griechischen Streitkräften gelang es Ende November, Anfang Dezember 40, die italienischen Einheiten nach Albanien zurückzudrängen. Der griechische Ministerpräsident Ioannis Metaxas hatte außerdem im Oktober 40 Großbritannien um Unterstützung durch Luft- und Seestreitkräfte gebeten. Hitler sah dadurch seine eigenen Kriegspläne in Gefahr. Am 13. Dezember 40 wies er die Führung der Wehrmacht an, Vorbereitungen für einen Blitzkrieg auf dem Balkan zu treffen. Als in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad im Frühjahr 1941 serbische Offiziere unter General Simović gegen die deutschfreundliche Regierung putschten, weitete Hitler seine Kriegsvorbereitungen auf Jugoslawien aus. Der Feldzug sollte zum einen die Südflanke des Unternehmens Barbarossa, Überfall auf die Sowjetunion, sichern, das sich gerade in der Vorbereitungsphase befand. Zum anderen sollten die kriegswirtschaftlich wichtigen Ölfelder im verbündeten Rumänien vor britischen Bombenangriffen von Griechenland aus geschützt und der Aufbau einer neuen Front auf dem Kontinent verhindert werden. Ende März 1941 war der Aufmarsch deutscher Truppen an der bulgarisch-griechischen und jugoslawischen Grenze abgeschlossen. Am 6. April überfiel die deutsche Wehrmacht Jugoslawien und Griechenland ohne Kriegserklärung oder Ultimatum. Nach erbitterten Kämpfen kapitulierte am 17. April die jugoslawische Armee, 4 Tage später folgten die griechischen Truppen. Während der Besetzung Jugoslawiens verübte die Wehrmacht Grausamkeiten an der Zivilbevölkerung. Zum Beispiel ließ sie am 22. April 1941 in der Stadt Pančevo als Strafe für den Tod zweier deutscher Soldaten 18 serbische Männer und Jugendliche an der Friedhofsmauer erschießen. Weitere 18 Einwohner der Stadt wurden öffentlich gehängt. Jugoslawien musste umfangreiche Gebiete an Deutschland und Italien sowie Ungarn und Bulgarien, beide waren mit Deutschland verbündet, abtreten. Der unabhängige Staat Kroatien, der um Bosnien und Herzegowina erweitert wurde, bildete einen Satellitenstaat des Deutschen Reiches unter dem Führer der faschistischen Ustascha-Bewegung. Das restliche Territorium des ehemaligen Jugoslawien, Altserbien, unterstand einer deutschen Militärverwaltung. Griechenland wurde geteilt und jeweils einer deutschen und einer italienischen Besatzungsverwaltung unterstellt. Bulgarien erhielt auf Kosten der Griechen Zugang zum Ägäischen Meer. Um die Besatzungsherrschaft in Südosteuropa aufrechtzuerhalten, waren umfangreiche deutsche Truppenverbände notwendig, weil sich dort sofort Widerstands- und Partisanengruppen bildeten. Besonders erfolgreich bekämpften die kommunistischen Partisanen unter Josip Tito in Jugoslawien die deutschen und italienischen Besatzer sowie die einheimischen Kollaborateure. Trotz des brutalen Vorgehens der Wehrmacht, Geiselerschießungen, erhielten die Partisanen von der Bevölkerung Unterstützung und starken Zulauf. Bemerkenswertes: Terror gegen Zivilisten. Nachdem seit Anfang Oktober 1941 in Jugoslawien die Kämpfe mit den Partisanen erheblich zugenommen hatten, erschoss die Wehrmacht Mitte Oktober in zwei Massakern zwischen 4.000 und 7.000 gefangene Zivilisten. Auf dem Gebiet Kroatiens entstand ein Netz von Konzentrationslagern. Das größte Lager war Jasenovac, in dem zwischen 1941 und 1945 Zehntausende Serben, Juden sowie Sinti und Roma ermordet wurden. In dem kleinen Ort Kalavirta in Griechenland verübte die Wehrmacht am 13. Dezember 1943 ein Massaker. Nach griechischen Angaben wurden rund 1200 Dorfbewohner ermordet, weil kommunistische Partisanen etwa 80 deutsche Soldaten gefangen genommen und erschossen hatten. Kalavirta und 25 weitere Dörfer wurden anschließend zerstört. Die Gesamtzahl der während der Zeit der deutschen Besetzung in Griechenland zerstörten Dörfer beläuft sich auf etwa 1700. Der Angriff auf die Sowjetunion. Unmittelbar nach seinem Eingeständnis, England in naher Zukunft nicht besetzen zu können, erging am 18. Dezember 1940 Hitlers Weisung für die Vorbereitungen des Unternehmens Barbarossa, des Überfalls auf die Sowjetunion. Im März 1941 skizzierte er seinen Generälen die Ziele des Kriegs. Dieser kommende Feldzug ist mehr als nur ein Kampf der Waffen. Er führt auch zur Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen. Die Sowjetunion sollte als Staat zerstört, die Führungsschicht beseitigt und die Zivilbevölkerung rücksichtslos unterdrückt werden. Die sowjetischen Soldaten seien nicht als gleichwertige Gegner zu betrachten. Ihnen gegenüber verlangte Hitler unbarmherziges Vorgehen. Diese Absichten eines völkerrechtswidrigen Weltanschauungskrieges setzte das Oberkommando der Wehrmacht unter Wilhelm Keitel im berüchtigten Kommissarbefehl um. In einem weiteren Befehl legte er fest, dass grausames Verhalten von deutschen Soldaten gegenüber der Zivilbevölkerung nicht bestraft werden sollte. Der Willkür waren damit keine Grenzen gesetzt. Ebenso wenig sah sich die NS-Führung in wirtschaftlicher Hinsicht an das Völkerrecht gebunden. Die Kriegsplaner in Berlin stellten eiskalt fest, dass zweifellos zig Millionen Menschen verhungern werden, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird. Der Krieg gegen die Sowjetunion war ein Vernichtungs- und Ausbeutungskrieg. Am Morgen des 22. Juni 1941 marschierten 153 deutsche Divisionen mit 3 Millionen Soldaten in die Sowjetunion ein. Deutschlands Verbündete Rumänien, Finnland, Ungarn und die Slowakei stellten zusätzlich 600.000 Mann zur Verfügung. Geplant hatte die Wehrmacht den Russlandfeldzug als dreimonatigen Blitzkrieg, der noch vor dem Einbruch des Winters beendet sein würde. Aus diesem Grund rüstete man die Truppen auch nicht mit Winterkleidung aus, eine verhängnisvolle Entscheidung. Nach schnellem Vormarsch und riesigen Landgewinnen in den ersten Wochen blieb die Wehrmacht schließlich im Oktober, November 41 kurz vor Moskau im Schlamm und dem anbrechenden Winter stecken. In den ersten Dezembertagen ging die Rote Armee zur Gegenoffensive über. Die Verluste allein auf deutscher Seite betrugen bis zum Frühjahr 42 eine Million Tote, Verwundete und Vermisste. Der militärischen Führung gelang es nicht, diesen Verlust auszugleichen. Und der Nachschub an Material rollte nur stockend. Der Blitzkrieg war gescheitert. Den Verbänden der Wehrmacht waren im Sommer 1941 vier Einsatztruppen der Sicherheitspolizei und des SD, insgesamt etwa 3.500 Mann, gefolgt, die dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin unterstanden. Zu ihren Aufgaben gehörte die Ermordung politisch unerwünschter Elemente in den besetzten Gebieten, das heißt der jüdischen Bevölkerung, wie zum Beispiel im Massaker von Babij Jar, und sowjetischer Funktionäre. Die Wehrmacht unterstützte die Massenerschießungen der Einsatzgruppen mit Material und Personal. Bis zum Ende des Jahres 41 wurden etwa eine halbe Million sowjetische Juden ermordet. Durch die großen Kesselschlachten des Jahres 41 kamen mehr als 3 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenenlager. Dabei handelte es sich zunächst nur um eingezäunte Gebiete. Die Gefangenen mussten ihre primitiven Unterkünfte selbst errichten. Bis das geschehen war, hausten sie unter freiem Himmel oder in Erdlöchern. Bei einer Lagerstärke von 30.000 Mann verbreitete sich durch fehlende sanitäre Anlagen schnell Ungeziefer, es brachen Ruhr- und Fleckfieberepidemien aus. Die Folgen dieser bewusst herbeigeführten Zustände und der unzureichenden Verpflegung waren verheerend. Von den 3,35 Millionen sowjetischer Kriegsgefangenen des Jahres 41 kamen bis zum Jahresende etwa 2 Millionen um. Insgesamt starben 3 Millionen Sowjetsoldaten in deutschem Gewahrsam. Viele von ihnen wurden erschossen. Bemerkenswertes: Mörderische Zukunftsvisionen. In seiner Funktion als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums ließ Himmler ein Konzept für die zukünftige Politik in den eroberten Gebieten Osteuropas ausarbeiten. Der Generalplan Ost sah vor, innerhalb von 25 Jahren die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung nach Sibirien zu vertreiben, zu versklaven oder zu ermorden. An ihrer Stelle sollten 4 Millionen Deutsche diese Gebiete besiedeln und die Herrschaft über die verbliebenen Einwohner ausüben. Die Radikalisierung des Nationalsozialismus im Krieg. Ende des Jahres 1938 erhielt Hitler einen Brief. Darin baten Eltern eines geistig behinderten Kleinkindes den Diktator darum, die Tötung ihres Kindes zu erlauben. Zwar war das nach dem geltenden Recht verboten, doch Hitler kam dieser Bitte nach. Dieser Einzelfall sollte weitreichende Folgen haben. Am 18. August 1939 wurden die Gesundheitsämter angewiesen, behinderte Neugeborene und Kleinkinder zu melden. 2 Monate später wurde diese Pflicht auch auf behinderte Erwachsene ausgedehnt. Das bildete die Basis für den staatlich gelenkten Mord an behinderten und psychisch kranken Menschen, verharmlosend Euthanasie genannt. Die Anordnung dazu gab Hitler im Oktober 39, geschrieben auf Briefpapier seiner Privatkanzlei und auf den 1. September zurückdatiert. Kurz und knapp befahl er, es seien die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so weit zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Da vom Gesetz nicht gedeckt, wurden für die Durchführung der angeordneten Maßnahmen mehrere Tarnorganisationen in Berlin eingerichtet. Der Aktion T4 fielen bis zum August 41 über 70.000 Menschen in Heilanstalten des Deutschen Reiches zum Opfer. Mit dem Kriegsausbruch fiel nicht nur diese systematische Vernichtung Behinderter zusammen, sondern auch auf anderen Gebieten verfolgte das Hitler-Regime immer radikaler und rücksichtsloser seine politischen Ziele. In der Ausnahmesituation Krieg, so Hitler, seien sie glatter und leichter durchzuführen. Das wichtigste Instrument zur Verfolgung Andersdenkender und Unerwünschter waren die Konzentrationslager, die seit Ausbruch des Krieges auch in den besetzten Gebieten entstanden. Dort wurden Widerstandskämpfer und Kriegsgefangene inhaftiert. Gab es 1939 auf dem Gebiet des Deutschen Reiches 6 KZ, so erhöhte sich ihre Zahl bis 1943 auf 23 im gesamten Herrschaftsgebiet. Auf dem Territorium Polens errichtete die SS unter anderem die Lager Auschwitz und Stutthof, in Frankreich Natzweiler-Strutthof, in den Niederlanden Herzogenbusch und in den baltischen Ländern die KZ Kaunas, Vaivara und Riga-Kaiserwald. Am Ende des Krieges überzog das KZ-System Europa wie ein Spinnennetz. Tausende Häftlinge starben an Hunger, Erschöpfung und Misshandlungen durch die Wachmannschaften. Auch stundenlanges Appellstehen und Zwangsarbeit in den SS-Betrieben forderten viele Todesopfer, ebenso wie systematische Tötungen. Sowjetische Kriegsgefangene wurden zum Beispiel im KZ Sachsenhausen in einer Genickschussanlage hingerichtet. Mit Kriegsbeginn verschärften die Nationalsozialisten die Strafgesetzgebung, indem sie die üblichen Strafmaße erhöhten und neue Straftaten ersannen. Nun gab es neben den Delikten Diebstahl, Sachbeschädigung und Mord die Straftaten Wehrkraftzersetzung, Wirtschaftssabotage und Volksschädling. In allen drei Fällen konnte die Todesstrafe verhängt werden. Ab dem 7. September 1939 waren auch das Hören und Verbreiten von Nachrichten ausländischer Rundfunksender unter Strafe gestellt. Urheber dieses scharfen Eingriffs in die Privatsphäre war Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Wer gegen dieses Verbot verstieß, der konnte nicht nur zu Zuchthaus, sondern sogar zum Tode verurteilt werden. Für das Aburteilen der genannten Vergehen waren Sondergerichte bei den Oberlandesgerichten zuständig. In einem vereinfachten und beschleunigten Verfahren, das die Möglichkeiten der Verteidigung einschränkte, trafen sie ihre Entscheidung. Viele solcher Verfahren wurden aufgrund von Denunziationen aus der Bevölkerung eingeleitet. Das Sondergericht in München bearbeitete bis 1945 allein 10.000 Fälle. Oft wurden die Staatsfeinde nach Verbüßen der Strafe im Gefängnis von der Gestapo verhaftet und in ein KZ verschleppt. Bemerkenswertes: Menschenversuche. In vielen KZ führten Mediziner aus der SS, der Wehrmacht und Universitäten Experimente an Häftlingen durch. Um Medikamente zu erproben, infizierten die Ärzte sie mit Bakterien oder verursachten bei ihnen Entzündungen. Im KZ Dachau wurden Häftlinge in eine Unterdruckkammer eingesperrt, Rettung aus großen Höhen, oder stark unterkühlt, um sie anschließend wieder zu erwärmen, Rettung aus Seenot. In Auschwitz ließ ein Gynäkologe Frauen ätzende Substanzen in die Gebärmutter spritzen, um eine Methode zur Massensterilisation zu erproben. Diese Versuche zeugen nicht nur von Menschenverachtung, sie hatten auch keinerlei wissenschaftlichen Wert. Kriegsbeute Arbeitskraft, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der deutschen Wirtschaft. Am 17. Oktober 1939 fand in der Reichskanzlei eine Besprechung über die zukünftige Besatzungspolitik in Polen statt. Hitler verlangte unter anderem, dass das polnische Volk zu einem Sklavenvolk herabgedrückt werde, das nur seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen habe. Dieser Forderung entsprechend wurden bis Anfang 1940 rund 300.000 polnische Kriegsgefangene nach Deutschland gebracht, von denen die Mehrzahl in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Ihre Zahl reichte aber bei weitem nicht aus, den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, der durch das Einziehen der Männer zur Wehrmacht entstanden war. Die NS-Führung entschied sich deshalb, polnische Zivilarbeiter in noch größerem Umfang einzusetzen. Ihr Einsatz und ihre Entlöhnung, so Hermann Göring, müssen zu Bedingungen erfolgen, die den deutschen Betrieben leistungsfähige Arbeitskräfte billigst zur Verfügung stellen. Da die Werbung in den eingegliederten Gebieten und im Generalgouvernement nicht den erhofften Erfolg hatte, griffen die deutschen Behörden zu Zwangs- und Terrormaßnahmen. Jeder Gemeinde wurde auferlegt, eine bestimmte Anzahl von Arbeitern zu stellen. Kamen sie dieser Forderung nicht nach, führten die Deutschen Razzien in den Städten durch oder umstellten Kinos und Schulen. Oder sie schüchterten die Bevölkerung ganzer Dörfer ein, wenn die zum Arbeitseinsatz befohlenen Personen geflüchtet waren. Auf diese Weise kamen bis zum Sommer 1940 weitere 300.000 polnische Zivilarbeiter nach Deutschland. Der massenhafte Einsatz von Polen widersprach eigentlich der nationalsozialistischen Ideologie von der rassischen Unterlegenheit des Polentums. Besonders die SS forderte daher, die polnischen Arbeiter durch Gesetze zu diskriminieren. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Arbeitsbehörden gab das Reichssicherheitshauptamt im März 40 die Polenerlasse heraus. Da die NS-Führung an ein schnelles Kriegsende glaubte, hatte sie den Einsatz der polnischen Arbeiter als Notlösung akzeptiert. Mit der Fortführung und schließlich dem Scheitern der Blitzkriege wurde aber aus der kurzfristigen eine dauerhafte Maßnahme, die nun auch auf Arbeiter aus Westeuropa ausgeweitet wurde. Aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden wurden Menschen nach Deutschland gebracht. Gegenüber den Polen waren ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zwar besser, verglichen mit den deutschen Arbeitskräften aber deutlich schlechter. Auch sie waren in Lagern untergebracht, bekamen weniger Lebensmittel und erhielten für die gleiche Arbeitsleistung weniger Lohn. 1941 arbeiteten in der deutschen Wirtschaft insgesamt 3 Millionen ausländische Arbeitskräfte. Durch den Stillstand der Wehrmacht vor Moskau im Winter 1941-42 verschärfte sich der Arbeitskräftemangel erneut. Die deutschen Soldaten konnten nicht in absehbarer Zeit an ihre Arbeitsplätze zurückkehren und neue Soldaten mussten zur Verstärkung an die Front geschickt werden. Für einen Arbeitseinsatz der Millionen von sowjetischen Kriegsgefangenen hatten die Kriegsplaner keine Vorbereitungen getroffen. Vielmehr wurden sie von der Wehrmacht dem Hungertod in den Kriegsgefangenenlagern ausgeliefert. Als Ende 1941 Hitler und Göring entschieden, sie doch in der deutschen Wirtschaft einzusetzen, waren mehr als 60% bereits umgekommen. Viele waren weder transport- noch arbeitsfähig. Die 400.000 sowjetischen Kriegsgefangenen, die bis Anfang 1942 nach Deutschland kamen, unterwarf man ähnlich scharfen Bestimmungen wie die polnischen Arbeiter. In den ersten Kriegsjahren beschränkte sich der Einsatz von ausländischen Arbeitern auf die Landwirtschaft und den Bergbau. Erst ab 1942 griff die Rüstungsindustrie in größerem Maß auf ihre Arbeitskraft zurück. Bemerkenswertes: Arbeitserziehungslager. Waren deutsche Firmen mit der Arbeitsleistung der ausländischen Zwangsarbeiter unzufrieden, meldeten sie diese wegen Arbeitsverweigerung, Bummelei oder unentschuldigten Fernbleibens vom Arbeitsplatz der Gestapo. Diese wies die Arbeiter für mehrere Wochen in Arbeitserziehungslager ein, in denen sie besonders harte Arbeit leisten mussten. Dort herrschten Lebensbedingungen, die mit der KZ-Haft vergleichbar waren. Kriegsalltag in Deutschland. Besondere Aufmerksamkeit schenkte die NS-Führung im Krieg der Stimmung in der Bevölkerung. Mit großem Interesse las sie deshalb die Berichte des Geheimdienstes. Ein Beispiel: Die Einziehung deutscher Arbeiter zur Wehrmacht verschärfte die ohnehin schon angespannte Arbeitsmarktlage. Die NS-Führung reagierte auf diese Situation mit der Kriegswirtschaftsverordnung, die die Arbeitsbelastung der Bevölkerung vergrößerte. Die Stimmung innerhalb der Bevölkerung verschlechterte sich daraufhin merklich. Ruhe an der Heimatfront war aber die wesentliche Voraussetzung, um Krieg zu führen. Deshalb wurden die Bestimmungen Anfang 1940 wieder zurückgenommen. Den Bedarf an Arbeitskräften deckte die Wirtschaft durch den Einsatz von Zwangsarbeitern. Der Krieg machte sich für die deutsche Bevölkerung zunächst in 3 Bereichen bemerkbar: in der Versorgung mit Lebensmitteln und Konsumgütern, in der Höhe der Löhne und Steuern sowie der Umverteilung von Arbeitskräften. Mit dem Überfall auf Polen wurde die Zwangsrationierung von Lebensmitteln eingeführt. Fleisch, Fett, Butter, Käse, Vollmilch, Zucker und Marmelade gab es seit dem 1. September, Brot und Eier ab dem 25. September 1939 nur noch auf Lebensmittelkarten. Hauptnahrungsmittel waren Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Mehl und Zucker. Auch Kleider und Schuhe konnten ab dem 1. November nur noch über die Reichskleiderkarte erworben werden. Zwar nahm die Qualität der Nahrungsmittel ab und es mangelte an Fett, doch brachte die Rationierung im Vergleich zur Vorkriegszeit keinen spürbaren Einschnitt in der Versorgung der Bevölkerung. In ihrer Lohnpolitik hatte die NS-Führung ursprünglich geplant, die Löhne der Arbeiter und Angestellten zu verringern. Aus Furcht vor Unzufriedenheit ließ sie diese stattdessen auf dem Vorkriegsstand einfrieren. Mit der Einführung einer Zusatzsteuer auf Alkohol und Zigaretten sowie einem Zuschlag auf die Einkommenssteuer wurde ein Teil der Kriegskosten direkt finanziert. Durch die Einberufungen zur Wehrmacht hatte sich bis Ende 1940 die Anzahl der Arbeitskräfte in der deutschen Wirtschaft um mehr als 3 Millionen verringert. Um diesen Verlust auszugleichen, wurden vor allem mittelständische Betriebe in Handwerk, Handel und Gewerbe geschlossen. Anderen Betrieben entzog die Regierung Arbeitskräfte zugunsten der Rüstungsindustrie. Dementsprechend nahm die Zahl der Beschäftigten in der metallverarbeitenden Industrie und den Rüstungsbetrieben zu. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg verzichtete die NS-Führung auf einen umfassenden Einsatz von Frauen in der deutschen Kriegswirtschaft. Hintergrund war die ständige Furcht vor Unruhe in der Heimat und das ideologisch geprägte Bild von Frauen als Hausfrau und Mutter. Der Anteil der Frauen nahm im Vergleich zur Vorkriegszeit in den ersten Kriegsjahren sogar ab. Hitler setzte dagegen auf die skrupellose Ausbeutung Millionen ausländischer Zwangsarbeiter. Mehr als 50% waren junge Frauen. Der Kriegsalltag von deutschen Kindern und Jugendlichen war vom zunehmenden Einsatz als Hilfskräfte in der Landwirtschaft, der Verwaltung und der Rüstungswirtschaft geprägt. Daneben waren sie aufgerufen, Altpapier, Lumpen und andere kriegswichtige Rohstoffe zu sammeln und in der Schule abzugeben. Und nicht nur in der Welt der Erwachsenen radikalisierte sich die Politik des Nationalsozialismus. Ab 1939 mussten die 14- bis 18-jährigen Schüler an mehrwöchigen Wehrertüchtigungslagern der Hitlerjugend, HJ, teilnehmen. Dort erhielten sie neben der körperlichen Ertüchtigung und weltanschaulichen Schulung auch eine Ausbildung an Waffen. Unter diesen Bedingungen war an einen geregelten Schulbesuch nicht zu denken. Auch wurden so die Kinder und Jugendlichen zunehmend dem Elternhaus entzogen, wodurch die HJ ihre Vorstellungen von nationalsozialistischer Erziehung ungehindert verwirklichen konnte. Bemerkenswertes: Auf Kosten anderer. Dass für die deutsche Bevölkerung bis in das Jahr 1944 hinein keine ernsten Versorgungsprobleme auftraten, lag an der Ausplünderung der besetzten Gebiete durch die deutschen Besatzungsorgane. Allein in der Sowjetunion verhungerten bis zu diesem Zeitpunkt 7 Millionen Menschen. Karrieren im Krieg. Hans Frank, 1900 bis 1946. Hans Frank war Rechtsanwalt. Er zählte zu den alten Kämpfern, den frühesten Gefolgsleuten Hitlers. Er nahm 1923 am Hitlerputsch teil und verteidigte als Rechtsanwalt der NSDAP bis 1933 Hitler in zahlreichen Prozessen. Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten bekleidete Frank zahlreiche ehrenvolle, aber politisch wenig bedeutsame Ämter. Vom März 33 bis Dezember 34 war er bayerischer Justizminister, seit April 33 Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der Rechtsordnung, seit Oktober 33 Präsident der Akademie für deutsches Recht. Von 1934 bis 1945 war er außerdem Reichsminister ohne Geschäftsbereich. In die Führungsschicht des Dritten Reiches rückte Frank erst mit seiner Ernennung zum Generalgouverneur des besetzten Polen auf. In dieser Position war er hauptverantwortlich für die Verbrechen gegenüber der Zivilbevölkerung im Generalgouvernement. Nach öffentlich geäußerter Kritik an der SS erhielt Frank 1942 Redeverbot und verlor die meisten Ämter. Nur seiner Stellung als Generalgouverneur wurde er aus Rücksicht auf das außenpolitische Ansehen nicht enthoben. Frank war außergewöhnlich korrupt und bereicherte sich persönlich in schamloser Weise. Im Mai 1945 verhafteten ihn amerikanische Soldaten. Als Hauptkriegsverbrecher verurteilten ihn die Richter des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg zum Tode. Josef Terboven, 1898 bis 1945. Josef Terboven, Sohn eines Landwirts, nahm freiwillig am Ersten Weltkrieg teil. Nach dem Krieg begann er ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften, das er aus finanziellen Gründen nach 2 Jahren abbrechen musste. 1923 begann Terboven eine Banklehre, trat der NSDAP bei und beteiligte sich am Hitlerputsch. Nachdem er 1925 als Bankbeamter entlassen worden war, führte er einen kleinen NS-Zeitungs- und Buchvertrieb und engagierte sich als Ortsgruppenleiter in Essen. Innerhalb der NSDAP machte er schnell Karriere. NSDAP-Bezirksleiter, ab 1929 Gauleiter von Essen und ab 1930 Mitglied des Reichstages. 1935 ernannte ihn Göring schließlich zum Oberpräsidenten der Rheinprovinz. Terboven bekleidete nun auch ein staatliches Amt. Noch während der Kämpfe mit norwegischen Truppen setzte ihn Hitler als Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete ein. Mit Unterstützung der faschistischen Nationalsamling führte Terboven eine brutale Besatzungsherrschaft gegenüber der Zivilbevölkerung und beutete das Land rücksichtslos zugunsten der deutschen Kriegswirtschaft aus. Terboven beging am 8. Mai 1945 in einem Bunker bei Oslo Selbstmord. Wilhelm Keitel, 1882 bis 1946. Wilhelm Keitel war Sohn eines Gutsbesitzers. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil und wurde nach Kriegsende als Hauptmann in die Reichswehr übernommen. Bis 1931 war er Kommandeur verschiedener Artillerieregimenter und wiederholt im Reichswehrministerium tätig. 1935 berief man ihn zum Chef des Wehrmachtsamtes im Reichskriegsministerium. Im Februar 38 übernahm er schließlich den Posten des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht, OKW. Im Sommer 40 wurde er zum Generalfeldmarschall befördert. In seiner Position als Chef des OKW war Keitel für die reibungslose Durchführung der Befehle Hitlers und die Beteiligung der Wehrmacht an NS-Verbrechen verantwortlich. Die Verschärfung des Terrors gegen die Widerstandsbewegung in Osteuropa rechtfertigte er mit den Worten: Wenn dieser Kampf nicht mit den allerbrutalsten Mitteln geführt wird, so reichen in absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um dieser Pest Herr zu werden. In den Auseinandersetzungen zwischen Hitler und führenden Generälen über die Kriegsführung unterstützte Keitel die Position Hitlers. Am 9. Mai 1945 unterzeichnete Keitel in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht gegenüber der Roten Armee. Kurz darauf verhafteten ihn die Alliierten und stellten ihn vor den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg. Er wurde wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Auf Wiederhören bei Audible.